Hohoho, die 101. Folge vom Meisten Berlin Podcast, heute sehr weihnachtlich. Mit ganz vielen Geschenken. Und vielen Energiespartipps, aber erst muss ich nochmal wählen gehen. Willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Meisten Berlin Podcast. Irgendwas ist doch immer. Ich bin wie gewohnt euer Stefan und hier ist der Mann, der wie immer im Dezember alle Türchen schon von seinem Adventskalender geöffnet hat zum Durchlüften und natürlich alles aufgegessen hat. Hallo René. Ja, hallo Stefan, hallo da draußen an den digitalen Empfangsgeräten zur 101. Ausgabe heute am 14. Dezember. 2022. Und wenn die Türen schon mal offen sind, hol mal ihn rein. Hallo, Marc. Hallo, René. Na? Alles frisch? Alles senkrecht? Hängt die Pfeife? Und, Stefan? Altersbedingt, ja. Schön, dass du auch noch wach geblieben bist. So lange Zeit. Ach, natürlich. Prima. Und natürlich an meine vielen tausend Fans da draußen. Vielen Dank, dass ihr wieder dabei seid, wenn wir hier quasi live berichten aus dem Leben in der wunderbaren, wie heißt das, Hauptstadt. Jetzt wollte ich Reichshauptstadt sagen. Reichshauptstadt. Also sag mal. Gott, also, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Manche Sachen kriegt man einfach nicht mehr rausgeprügelt. Junge, Junge. Lenk uns hier nicht in eine andere Richtung. Nee. Alles gut, alles schick, alles schön. Ich bin da. Auch wenn es nicht sich immer manchmal so anhören tut, aber ich sitze hier noch, auch wenn ihr nichts von mir hört. Wir sehen dich. Gut. Und genau, und wir müssen ja dazu sagen, ich sehe auch an Marc seinen Händen, die er gerade so präsentierend in die Kamera gehalten hat, es ist arschkalt. Ja, das sagst du, Stefan, du bist doch hier unser Quotenschneemann. Ich kenne niemanden, der die Kälte so sehr liebt wie dich. Ja, man kann sich ja eine Mütze aufsetzen, einen Schal und Handschuhe. Ja, genau. Aber dann ist es ja nicht mehr kalt. Das ist auch scheiße. Naja. Du bist also, Oliver, du willst. Ich sag mal so, ich habe mich heute mal wieder auf dem Weg ins Büro gemacht und der Klassiker halt, ne? Also komm auf dem S-Bahnhof an, da hört man schon die Ansage, die man ja als Berliner kennt, irgendwie ja, Zugverkehr unterbrochen und dann denkst du, okay, du bist ja hier in Wuhletal, da kannst du auch mit der U-Bahn fahren, da kommt da auch eine Durchsage, ja, wir fahren gerade nicht im gewohnten Takt, entschuldigen Sie, so nach dem Motto. Und dann weißt du, ja, schön, wie schön ist Homeoffice. Ne? Also, das heißt, aber es hat alles trotzdem geklappt. Du warst mal wieder richtig arbeiten, ja, Stefan? Ich war heute mal wieder richtig arbeiten. Ja, also es war schon ganz schön frisch, auch in den Bahnen, aber es hat alles geklappt und mal ein bisschen frische Luft geschnappt, ne? Du, Stefan, das mit dem Frisch, da habe ich auch eine Anekdote und zwar auf Arbeit, frisch auf Arbeit. Bei uns wurden jetzt neue Heizungsthermostate angebracht. Hatte ich das in der letzten Folge schon erzählt, die Story? Nee. Ich bin mir nicht sicher, ich denke nicht. Ich glaube auch nicht, war die Resi, glaube ich. Ansonsten nochmal zur Festigung für alle, die Story schon kennen. Also, wir haben neue Heizungsthermostate bekommen und zwar diese hochmodernen Funkdinger, die ja mittlerweile keinen Strom aus der Wand mehr benötigen, sondern mit Batteriebetrieb und Display und eingebauten Thermometer so relativ unabhängig sind. Das heißt, heutzutage bohrst du kein Loch mehr, um sowas an die Wand zu bringen, sondern machst du mit zweiseitigem Klebeband und an jeden Ort, den du möchtest. Nicht so bei uns. Die Heizungsthermostate wurden jetzt verteilt. Das sind so eine Teile, da gibst du die Temperatur ein, die du gern haben willst in dem Raum. Und dann sendet dieser Regler so lange ein Heizsignal, bis das Thermometer sagt, wir haben die Temperatur erreicht. Du hast es erzählt, aber tatsächlich in der Resi. Super lustig, mach weiter. Ja. An und für sich eine super Angelegenheit, also wirklich sehr modern. Es waren also die Heizungsmonteure da, haben das alles umgestellt und mein Heizungsregler war im Flur. Das heißt, ich musste meine Tür aufmachen, raustreten und konnte dann draußen gucken, welche Temperatur im Flur ist und habe dann in meine Wunschtemperatur eingestellt und dann heizt der quasi mein Büro so lange, bis der Flur die Wunschtemperatur hat. Das heißt, Knaller. Er muss wahrscheinlich bei offener Zimmertür heizen. Ich finde es schön, wenn Leute Freude aus ihrer Arbeit ziehen. Die haben einfach Humor gehabt. Ja, genau. Muss ja Spaß machen bei dir auf Arbeit. Ja, und das Ding ist, statt einfach beidseitige Klebepads dafür zu nehmen, haben sie in unserem Fall die Dinger auch in die Wand geschraubt und dann mit einem ästhetischen Sinn eines Zweijährigen, also ja, egal. Wollen wir nicht weiter drüber reden? Ich konnte die Firma aber davon überzeugen, mir den Regler dort in den Raum zu machen. Da gab es zwar ein kleines bisschen Diskussion, weil das hieß dann so, naja, ich beheize mit der Heizung bei mir im Raum ja auch Teile des Flurs und es war absolut kein stimmiges Argument. So, Ende vom Lied. Jetzt ist diese Reglergeschichte seit einer Woche im Büro und ich habe das erste Mal Pullover an, weil das Thermometer stürzt in den Keller in den letzten Tagen. Okay, 19,8 Grad sind ja immer noch mehr als die 19 Grad, die uns die Regierung für Büros bewilligen will, ne? Ja, aber damit ist das Problem. Wir hatten nämlich der Grund, warum die Heizungsmonteure da waren, war, dass unsere Heizung wie verrückt geballert haben. Du standst an der Wand und hast einen Schweißausbruch bekommen. Wir haben so Wandheizungen. Und das Problem ist jetzt komplett beseitigt. Jetzt haben wir Regler, in denen du eine Temperatur von 27 Grad einstellst und 19,8 Grad bekommst. Also läuft. Ja, die Heizungsmonteure sind organisiert in der Gewerkschaft OSUV. Die kennen wir ja alle. Das ist SOUV, das steht für ohne Sinn und Verstand. Ja. Ah. Gut, wer weiß, es wird einen Grund geben. Ich bin da nicht so tief genug drin, wer weiß, es ist wahrscheinlich ein komplexeres Thema, als ich dachte. Das nächste Ding war, die Begründung von der Heizungsfirma, warum wir möglicherweise kalte Räume haben, war, dass vielleicht der Putzmann einen Stecker gezogen hat. Es ist so, unsere Heizungsanlage steckt an einer Verlängerungssteckdose, weil irgendwas mit der Elektrik nicht fein ist. Ich habe keine Ahnung. Es ist ein hochkompliziertes Thema. Er musste seinen Staubsauger irgendwo reinstecken. Einmal mit Profis arbeiten, bitte. Das Ding ist, irgendwas stimmt halt nicht, wenn der Monitor mehr Wärme abstrahlt als der Rest des Raums. Das ist wirklich so. Also, dann hast du noch einen alten Monitor. Meine Hand ging, ja, so ein Röhrenmonitor habe ich noch. Da steht auch was drauf, Aquarium. Nein, ich hatte, wenn du die Hand Richtung Wandheizung bewegst, spürte ich die Wärme und habe gemerkt, das ist der Monitor, nicht die Wand. Ja, genau. Das ist meine Story zum Thema Energiesparen. Mhm. Mein Energiespartipp ist, diese Firma beauftragen. Läuft. Marc, wie ist es bei dir auf Arbeit? Habt ihr da irgendwie reagiert und irgendwas geändert, um ein bisschen zu sparen? Sei es Energie, Strom? Wie sieht's da aus? Ja, seitens des Hauses gab es keine Anpassung, soweit ich weiß. Das heißt, wenn wir Heizung aufdrehen, dann kommt da auch tatsächlich irgendwie Wärme raus. Allerdings war das bei uns noch nie so, dass man die Räume hätte groß überheizen können, soweit ich mich erinnern kann. Also es hätte schon ewig und drei Tage gedauert, so ein Großraumbüro. Und da müssen einige Heizungen schon richtig lange laufen, bis richtig knallig-bullig warm wird. Da hat sich eigentlich nichts weiter dran geändert. Ja, wir drehen nicht mehr so voll auf wie seinerzeit. Also wir achten einfach alle ein bisschen darauf, aber es gibt jetzt keine technischen Änderungen. Alles wie ihr wohnt. Bei uns herrscht noch gesunder Menschenverstand im Rahmen unserer bescheidenen Möglichkeiten. Das ist auch nicht das Schlechteste. Also bei uns ist es so, wir haben auch überlegt und der Geschäftsführer hat überlegt und wir haben zumindest in den langen Fluren jede zweite Lampe rausgedreht. Das ist auch schon mal nicht schlecht. Und was Energiesparen angeht, also da ist ja auch der Punkt, dass jeder seinen Arbeitsplatz so ein bisschen zu pflegen hat und auch darauf achten sollte, wenn er Feierabend hat, dann auch die Geräte ausschaltet. Ne? Weil das verbraucht ja auch eine Menge Strom. Seit Jahr und Tag. Ja, wäre für mich auch selbstverständlich, aber ist anscheinend nicht für alle so. Also ich mache das auch, Monitore schalte ich aus, Dockingstation ist alles vom Strom, aber es gibt anscheinend viele Leute, die das nicht machen und das verballert natürlich dann ordentlich Strom. Und da haben wir jetzt zentrale Stecker bekommen mit Schalter, wo man einfach dann den Strom kappen können, was ich nicht schlecht finde. Ja, dazu kleine Anekdote. Ich habe auch schon gedacht, als ich den heute gesehen habe, naja, je nachdem, wie viel dahinter hängt, mal gucken, wann es einen kleinen Knall gibt. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich gespannt, weil ich mache es nämlich auch mit der Schaltleiste. Aber erzähl mal, da würde ich mich gerne mal hören, was da das Problem ist. Ja, lass mich kurz nochmal zu Ende erzählen, dann kannst du. Also, ja, okay. Was die Heizung angeht, was René gesagt hat, das ist bei uns geplant, dass wir noch so smarte Thermostate kriegen, um das zentral zu steuern. Aber natürlich wird unsere Firma nicht auf die Idee kommen, die Fühler außerhalb der Büros für die entsprechende Heizung abwarten. Ich nehme meins mal mit nach Hause, mein Thermostat. Ich gehe davon aus, zu Hause immer schon vor. So schlau sind. Ja, und schon mal vorweg, Marc, vielleicht kannst du mich ja korrigieren, bei diesen Steckdosen, die zu schalten sind, da gibt es ja Unterschiede. Es gibt ja welche, die nur eine Phase getrennt haben und man sollte natürlich darauf achten, dass beide Phasen aus sind, ne, wenn der Schalter aus ist. Das ist auch noch eine kleine Falle. Aber jetzt kannst du, ich bin gespannt. Ja, das ist einfach nur die lustigste aller möglichen Anekdoten. Du hast vier Schreibtische, die stellst du zusammen und du willst natürlich keinen Kabelsalat haben. Also kommen die Kabel irgendwie alle nach unten unter die Tische. Schön in die Mitte, damit, ja, und da sind dann natürlich auch die Schaltsteckdosen mit dabei. Und dann hast du so Leute mit überlangen Beinen und da passiert es dann alle paar Wochen, dass es einfach mal Klick macht. Und dunkel. Und die Kollegen sagen, also damals zumindest, als wir noch keine Laptops hatten, hatten wir so stationäre Rechner und dann so, was hast du denn da gemacht? Mein Rechner ist ausgegangen, Arbeit nicht gesichert. Hat die Funktion meines Lebens programmiert. Habe ich einen Trick für dich. Wir hatten das so gelöst, wir haben Klebeband um den Schalter gemacht in der Ausposition. In der Ausposition, das macht ja gar keinen Sinn. In der Anposition. Aha. Aha. Ja, okay, wenn ich hier nicht bei allem aufpassen würde. Nicht aus Friesland, natürlich in der Anposition. Ja. Ja. Aber siehst du, ich mache tatsächlich seit mehreren Wochen, wenn ich ins Bett gehe, schalte ich an der Steckerleiste die Geräte aus und ich schalte den Router aus. Oh, ja. Den Router solltest du nicht ausschalten. Aber warum? Das hat Gründe. Da gibt es einen entsprechenden Artikel, ich glaube bei heise.de oder bei golem.de. Die habe ich auch gelesen. Oh, da geht es einfach darum, dass das wirklich zu vernachlässigen ist, der Strom, der da verbraten wird in der Nacht, zum einen. Zum anderen, wenn der Router aus ist und du den jeden Tag neu anmachst, dann muss er sich jedes Mal wieder irgendwie verbinden mit der Gegenstelle. Und ich weiß nicht, ob das ein stromtechnisches Problem ist, aber es ist auf jeden Fall ein datentechnisches Problem. Okay, das heißt, ist ein Argument, ja. Aber nicht bedacht. Dauert ja eine Weile. Ja, genau. Ich habe ein anderes Argument gehört, wenn du Geräte hast, also Smartfernseher und so oder andere Smartgeräte, die da mit dem Internet verbunden sind, dann haben die halt eine Unterbrechung an der Stelle und die versuchen sich immer neu zu verbinden. Ah, und das genau. Kostet genau. Strom. Ja, da ist aber schon eine Falle. Es klingt ja so, als wenn du deinen Router nachts ausschaltest, aber dein Fernseher noch Konnektivität hat. Nee, genau deswegen hatte ich gesagt, ich habe den Artikel auch gelesen, da stand das nämlich drin und das war für mich kein Argument, weil ich kein Gerät habe, was sich über Nacht mit dem Router verbindet. Was ist denn bei Smart TV? Ich habe keine WLAN-fähigen Geräte. Das kann ich mir nicht vorstellen. Nee, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Ja, okay, dann werde ich es wohl wahrscheinlich lassen. Ja, vor allen Dingen, ich könnte den Router abends gar nicht ausmachen, bevor ich ins Bett gehe, weil ich im Bett dann vielleicht noch die Idee habe, oh, jetzt kann ich ja mal das neueste Betriebssystem-Update auf meiner Uhr oder dem Handy einspielen. War auch als Argument. Oder wenn ich noch ein Filmchen gucken will oder eine Serie oder so. Wenn der Router aus ist, dann ist er Ruhe. Wie stellst du dir das vor? Ja, siehst du, da ist man gewillt zu sparen und dann am falschen Ende. Ja, ja. Und dann kriegst du hier eine Schelle nach der anderen, ja. Oh, ich habe nicht rausgemacht. Was man machen kann, also der Router, ich lasse meinen auch an, aber mein WLAN ist halt zu bestimmten Zeiten aus und das spart, glaube ich, auch schon ganz gut Strom. Wie machst du dein WLAN aus? Das ist ja automatisch gesteuert. Genau. Programmierst einfach bestimmte Zeiten ein und sagst, ich möchte einfach, dass zwischen 8 und 16 Uhr, wo ich weiß, dass ich immer im Büro bin, dass da eben kein WLAN aktiv ist. Zum Beispiel. Was denn beim Smart TV auch schon wieder ein Problem sein kann, wenn der sich per WLAN mit dem Router zu verbinden wünscht. Gut, dann werde ich den Router zukünftig anlassen, weil mir dauert es dann auch mal so lange, wenn ich morgens aufstehe, dann schalte ich den Router ein. Dann will ich ja Musik anmachen, die läuft aber über die Sonos-Box, natürlich über das Internet. Das heißt, ich muss dann warten, bis da die Verbindung hergestellt ist. Dann werde ich mir das sparen. Yeah! Sehr gut. Habt ihr irgendeinen anderen Tipp? Ich habe jetzt, ach so, ja, schade, ich habe es gar nicht hier. Die Wohnungsbaugesellschaft hat Briefe rumgeschickt. Ich weiß gar nicht, ob ihr vielleicht auch welche bekommen habt. Mit Tipps, wie man denn Strom sparen soll. Ja, da hängt bei uns unten auch ein Flyer mit einem QR-Code dran. Zu irgendeiner Seite. Aber da wieder drin steht, mir schwant ja Übles. Lies mal ein paar Dinge. Ich habe die Broschüre hier. Anekdote, das Ding wahrscheinlich. Und zwar, dann gehen wir das jetzt mal durch. Wir präsentieren Ihnen jetzt, Ihnen, euch und allen, die zuhören, die Energiespartipps der DGWO. Tipp 1. Und zwar, Tipp Nummer 1. Im Kühlschrank reichen 7 Grad, also das entspricht Stufe 2 oder 3. Und im Gefrierschrank reichen minus 18 Grad. Bitte mal alle überprüfen, ob ihr bei diesen Gradzahlen seid. Und jetzt kommt der Pro-Tipp. Die Kühlschranktür nur kurz aufmachen. Kein warmes Essen in den Kühlschrank stellen. Und auch kein warmes Essen in den Gefrierschrank stellen. Nee, natürlich nicht. Und da merkt man schon, das sind Tipps, die sind richtig, richtig frisch. Wusste ich zum Beispiel noch gar nicht. Was? Nicht also ich hätte gedacht, damit kann man jetzt in 6-Serien überraschen, aber ansonsten. Welchen Sinn sollte das machen, heißes Essen im Kühlschrank zu stellen? Ich schrecke Eier im Kühlschrank ab. Ich nehme den Kochtopf und stelle den kurz eine Minute in den Kühlschrank, damit die Eier abgeschreckt werden. Das ist nicht dein Ernst, oder? So, gefrorenes Kühlschrank, jetzt, das ist aber ein guter Tipp, gefrorenes im Kühlschrank auftauen, das spart Kühlenergie. Ja, das stimmt, das mache ich tatsächlich auch. Wenn ich was, wenn ich weiß, ich will abends was essen, dann hole ich aus dem Tiefkühlfach, lege es in den Kühlschrank, taue es im Kühlschrank auf. Und jetzt, das ist ein wichtiger Tipp, Kühlschrank und Gefrierschrank öfter abtauen, denn nur 5 mm Eis im Gefrierfach kosten ein Drittel mehr Strom. Aber das ist doch heutzutage auch für die meisten unserer Hörer gar nicht mehr relevant, weil die modernen Geräte alle Abtauautomatiken haben, sodass man das gar nicht mehr machen muss. Meiner hat ungefähr 10 cm Eis drin. Na, René, sein Kühlschrank hat noch nicht mal eine Lampe wahrscheinlich. Das ist übrigens der Grund, warum man keine heißen Sachen in den Kühlschrank stellen soll, weil das nämlich die Bildung dieses Eises begünstigt. Ja. Ja, klar. Wasserdampf, ne? Ihr kennt es. Wasserdampf auffangen, hat jeder schon mal gemacht. Wasserdampf kenne ich. Dritte Klasse Physikunterricht. Ich stelle mir das gerade so vor, ey, René kocht schön Pudding für die Familie und haut den direkt vom Herd in den Kühlschrank. Natürlich nicht, Mensch. Das ist ja wie Büroarbeit aus dem Drucker in den Schredder. Ja. Jetzt kommt mein persönlicher Lieblingstipp, weil ich den tatsächlich sehr oft. Oh, warte, neuer Tipp. Tue. Wasser im Wasserkocher warm machen. Ja. Das ist tatsächlich so, wenn ich kochendes Wasser brauche, ich mache das immer im Wasserkocher. Machen viele für Nudeln. Schütte das kochen, genau. Mache ich im Wasserkocher. Gut. Kennen wir, super. Warum? So Brötchen mit dem Toaster. Du musst das erklären. Ja. Warum ist das im Wasserkocher am günstigsten? Also warum sollte man das machen? Weil es viel, viel schneller geht. Och, was und wenn ich Zeit habe? Und weniger Strom verbraucht natürlich. Alles, was schnell geht, verbraucht weniger Strom. Und da übrigens das auch ein Tipp. Das ist übrigens Quatsch. Was? Nee, was ist Quatsch? Naja, dann bloß weil es schneller geht, heißt es nicht, dass es weniger Strom verbraucht. Ihr könnt ja auch 20.000 Watt irgendwie anlegen. Auf die Temperatur. Ja, dann sagen wir so, in der Regel. Oder sagen wir so, ist eine so über den Daumen gepeilt. Könnte diese Regel hinhauen. Ich weiß nicht, ich glaube, wir hatten schon mal drüber gesprochen, aber es ist schon wieder eine Weile her. Hatten wir nicht eine möglicherweise hitzige Diskussion, ob es nicht sinnvoller wäre, sein Wasser tatsächlich in der Mikrowelle zu erhitzen, gerade wenn es nur kleinere Mengen sind? Weil die Mikrowelle verbrät ja nicht, also bei weitem nicht so viel Strom wie der Wasserkocher. Der Wasserkocher kommt üblicherweise mit 2000 Watt und die Mikrowelle, sagen wir mal, 600 Watt. Okay. Stefan. Einspruch. Wenn du einen modernen Wasserkocher hast, kann der auch mit geringen Mengen Strom sparen. Meiner hat so drei Markierungen und je nachdem, wie ich den fülle, verbraucht er weniger Strom. Wenn ich mal schnell nur für eine Tasse Wasser heiß mache, dann verbraucht er auch weniger Strom. Das stimmt natürlich auch. Je weniger Wasser du erhitzen musst, desto weniger Strom brauchst du. Nee, nicht unbedingt. Nee, das sind nur die neueren Generationen. Ganz genau. Das ist das Problem. Wie viel Geld ist man bereit auszugeben für so einen Asien-Wasserkocher? Das ist normalerweise ein Pfennigartikel, auf deutsche Sache. Hey, Moment mal. Wenn ich wenig Wasser koche, kocht das, also 200 Milliliter Wasser kochen noch schneller als 2 Liter Wasser. Und es verbraucht dann automatisch auch weniger Strom, also. Ja. Gut, dann sind wir uns da einig. Ja. Dann kommen wir mal zum Thema Ofen. Brötchen. Okay. Nicht im Ofen warm machen, sondern. Oh, sorry, ich war zu Toaster. Schnell. Mein Tipp Fehler. Nummer 9. Brötchen. Tipp Nummer 80. Brötchen soll man auf dem Toaster warm machen statt im Ofen. Also das ist mal wirklich ein blöder Tipp, weil ein Brötchen auf dem Toaster warm machen. Eben. Da kann man aber sagen, Brötchen so lange rein, bis es warm ist. Brauchst du gar keinen Strom. Das müsst ihr euch auf der Zunge zergehen lassen. Also Quatsch mit Soße. Aber ich kann für die DGWO, vielleicht hätte man an dieser Stelle sagen sollen. Moment. Brötchen ja? So lange zwischen den Händen rein, bis es schön warm und knusprig ist. Bis der gewünschte Bräunungsgrad erreicht ist. Das finde ich gut. Du musst aber dazu sagen, also redest du jetzt von einem Brötchen oder zwei Brötchen, die du dir früh warm machst, oder von 6 oder 7 Brötchen für die Familie? Warte, ja, so viel, kurz, wie in die Hand passt. Naja, wie viel passen denn auf dem Toaster? Zwei Stück? Ich gucke ganz kurz. Auf der Abbildung sind 2 Brötchen. Na, sag ich doch. Ja. Und dann ist es okay. Nein. Die kannst du schon auf dem Toaster. Nein, ein Brötchen auf dem Toaster wird doch nicht, also so ein Quatsch. Natürlich. Dann kannst du auch sagen, grill dir dein Steak auf dem Toaster, statt einen Grill anzuwerfen. Also so ein Quatsch. Also Toaster ist insofern schwierig. Ich will jetzt nicht vorgreifen, weil wir wollen ja nachher noch über Geschenke reden. Aber nicht jeder Toaster ist für diesen Tipp überhaupt geeignet, wie ihr nachher erfahren werdet. Oh, Entschuldigung, lieber Hörer da draußen. Ja, also bitte unbedingt dranbleiben. Genau, deswegen, bevor wir nachher über den geilsten Toaster der Welt reden, jetzt kurz den Tipp, den ich an der Stelle eher gesehen hätte. Es gibt so eine kleinen Backöfen, so eine kleineren, da passt eine Pizza rein und so. Das ist eine super Alternative, finde ich, zu so einem großen Ofen, weil natürlich macht es keinen Sinn, so einen riesen Ofen warm zu machen, wenn man sich irgendwie nur 2 Brötchen erwärmen will. Und Stefan, ich sprach übrigens gedanklich von gefrorenen Brötchen, deswegen funktioniert die Toastnummer bei mir wahrscheinlich nicht. Okay, und die Mikrowelle? Brötchen in der Mikrowelle kann ich euch auch empfehlen. Macht euch Brötchen in der Mikrowelle warm. Ernsthaft? Ach, um Gottes Willen, ey. Gibt naja, Knall, warm irgendwann. Wird's. Warm wird's? Ja. Nee, es gibt keinen Knall. Ne? Also jetzt geht nicht viel Feuchtigkeit drin oder so. Nee, und, das wird eklig. Das wird doch pappig danach. Das ist es. Es wird da drin nicht knusprig. Der gewünschte Bräunungsgrad kann nie erreicht werden. Also lass das bitte. Also, mir schwebt gerade so vor, dass wir diese Tipps, die René jetzt gegeben hat, die werden wir mal in einer Podcast-Folge testen. Und zwar, René isst das Brötchen aus der Mikrowelle, ich vom Toaster und Marc das aus dem Backofen. Nee, ich esse aus dem Backofen. Aber live auf Twitch streamen. Ja. Geile Idee, so, machen wir. Ja, die Frage ist, ob die Leute tatsächlich 10 Minuten irgendwie dranbleiben und live zugucken, wie wir unser Brötchen in den Ofen schieben. Hallo, wenn ich dabei bin, sowieso. Tipp Nummer 12. Gemüse, Kartoffeln und Eier im Dampf kochen. Also sprich mit Deckel drauf. Standard. Ja, wissen wir. Logo. Wissen wir. Topf sollte so klein sein, dass möglichst, dass er zur Herdplatte passt. Unbedingt. Logisch. Und der Topf sollte auch nicht zu viel Luft haben. Also 2 Kartoffeln in so einem 4-Liter Topf zu machen, ist kompletter Quatsch. Nonsens. So, wenn sie wenig Essen warm machen, ist die Mikrowelle am sparsamsten. Aha. Jetzt auch interessant. Herdplatte und Backofen 5 Minuten vorher ausschalten. Wegen die Restwärme reicht. Der Restwärme, genau. Aber da muss man auch sagen, das ist ja auch Quatsch. Wenn ich eine Pizza mache, die 10 Minuten braucht, dann ist es totaler Quatsch, nach 5 Minuten den Ofen auszumachen. Die Temperatur geht ja dann runter. Ja. Also da fehlt ein bisschen die Verhältnismäßigkeit, aber da muss man, glaube ich, einfach ein Gefühl für entwickeln. Es gibt immer ein bisschen Restwärme und die letzten Meter kriegt man mit der Restwärme sehr gut hin. Ja, okay. Da übrigens auch in die Richtung ein Tipp, den ich von der GASAG gehört habe, die in Berlin einen Energiesparladen hat und gerade auf Social Media ganz doll Energiespartipps gibt, habe ich gehört, den Backofen braucht man nicht vorheizen. Nee, also wirklich in den allerseltensten Fällen. Das steht immer auf der Packung drauf. Warum erschließt sich mir ehrlich gesagt überhaupt nicht? Weil ich habe viele Gerichte oder was weiß ich, irgendwie auch Packungsbeilagen von Fertiggerichten oder so, habe ich Vorheizen geflissentlich in den Wind geschickt, wie sagt man, geschrieben, sonst irgendwas. Also ich habe es ignoriert und es hat trotzdem funktioniert. Ich mache das auch prinzipiell. Kokolores. Ja, das ist ja auch wieder ein Beispiel, weil du hast ja auch verschiedene Öfen oder ja, gibt ja Ober-Unterhitze, manche haben nur Oberhitze oder irgendwie nur eins von beiden und damit hast du ja auch schon wieder Unterschiede und kannst ganz anders Energie anwenden. Also das ist halt, die Tipps sind natürlich sehr sinnvoll, klar, aber man muss natürlich immer gucken, was man selber im Haushalt für Geräte hat, ob das anwendbar ist. Ne? Noch ein Tipp zum Ofen, Thema Umluft, Ober- und Unterhitze. Die energiesparendste Methode ist die Umluftmethode, nachvollziehbarerweise. Aber wer meint, er sei ein Fuchs, wenn er jetzt alles mit Umluft macht, der wird sich über das Backergebnis nicht so freuen. Weil natürlich wird eine Pizza knusprig, wenn man sie mit Ober- und Unterhitze statt mit Umluft macht. Umluft ist für alles gut, was so aufgehen soll, was so durchgewärmt werden soll. Aber manchmal ist Ober- und Unterhitze dann doch der bessere Weg. Und Vorsicht bei überbackenen Sachen. Wenn es mit Käse überbacken werden soll, gerne mit Umluft anfangen, aber dann die letzte Periode, das heißt also sagen wir mal nach der Hälfte der Zeit, die Umluft abschalten, weil ansonsten wird der Käse viel zu braun, schwarz geradezu und wer will schon Kohle von seinem Essen runterkratzen müssen. Genau. Ja, ich muss dazu sagen, ich bin da einem Irrtum aufgesessen gewesen lange Zeit. Ich dachte, Umluft verbraucht mehr Strom. Ich habe nämlich schon Strom gespart, als es noch nicht angesagt war. Und wegen dem Lüfter, weil ich dachte, da dreht sich was zusätzlich, also braucht es mehr Strom. Die physikalische Komponente der Wärmeverteilung war mir nicht bewusst. Da habe ich gerade die Kreide geholt in der Unterrichtsstunde im Physik. Von daher danke, DGWO, für diesen wertvollen Tipp. Ist aufgenommen, notiert und wird jetzt intensiv durchgeführt. Ein sehr kurzer Satz, der sehr selten gesagt wird. Ich wiederhole ihn nochmal. Genau, danke, DGWO. Ja, so, aber es geht noch weiter, pass auf, jetzt kommt, Abzugshaube nicht auf Maximum stellen, manchmal reicht doch die kleinste Stufe, ich muss dazu sagen, ich habe die noch nie auf Maximum gestellt, weil ich habe sonst das Gefühl, ich sitze auf dem Flughafen, richtig? Genau. Also mir ist die kleinste Stufe schon zu laut, weil wenn ich es laut haben will, mache ich das Radio an. Noch besser ist, gar keine zu haben. Wenn du nämlich eine Küche mit Fenster hast, dann brauchst du das ja. Ja, renovierst du die Küche eben, ja, kein Problem. Also ich würde mal den Sinn einer Abzugshaube nicht absprechen, weil es ist schon so, wenn der Dampf abgesaugt wird, hast du den nicht an den Möbeln. Ja, also, ach so, na gut, genau. Wenn du jetzt von so, ja gut, eine Dunstabzugshaube, ja, aber ich hatte gerade jetzt im Kopf diese Abzugs, diese Lüfter in den Wohnungen, in den Räumen. Das ist weißt du, was ich meine? Das ist dasselbe Prinzip. Dunstabzugshaube? Genau. Und das ist ja in Wohnungen, wo die Küche ein Fenster hat, ist das ja gar nicht erst vorhanden. Wohnungen, in denen die Küche ein Fenster hat. Zeig mir mal eine Wohnung, wo die Küche kein Fenster hat. Allen Ernstens. Dann kann dich der Stefan mal einladen zu einer Stadtspaziergangstour durch Marzahn. Und da würde ich sagen, haben 50% der Wohnungen die Küche kein Fenster. Küche und Bad ist ja immer kombiniert und darum geht's ja. Die haben Küche ja dann und Bad ist bei, in Marzahn ist genau. Küche und Bad ein Raum. Nein, aber du hast ja, dann sagen wir es mal so, Bäder ohne Fenster. Da hast du das ja dann. Ja, genau. Da ist ein Lüfter drin. Ja, ja, ist aber ein anderes Game. Drin. Weil es geht ja um den schmierigen Küchensief, weil eben die Dämpfe, die beim Kochen aufsteigen, die sind eben sehr oft ja auch fetthaltig. Und das setzt sich dann eben auf dem Möbel. Übrigens, wer gerade so gelacht hat, der Klassiker, Durchreiche, DDR-Wohnung, Küche ohne Fenster. Das gibt's deswegen doch alles. Deswegen habe ich ja gesagt, geh mal bitte nach Marzahn. Da genau. Haben wir nämlich diesen Wohnungstyp sehr verbreitet. Das hat ja nichts mit Marzahn zu tun. Ja. Und Scheiß auf Haus auf halbe Treppe. Weil, was haben wir in der DDR gelernt? Ein Loch in der Wand kostet sehr viel Geld. Deswegen ja. Küche ohne Fenster. So, es geht weiter. Ja, Obst ja, und ja. Gemüse ja, ganz schnell kalt abwaschen. Ist gut für die Vitamine und gut für die Energiebilanz. Und Geschirr nicht unter fließendem Wasser abspülen, was auch immer damit gemeint ist. Echt? Also nicht zur Spree fahren. Naja, und immer aber das fließende nicht Gewässer in einem fließenden Gewässer abspülen, genau. Aber super, es gibt ja. den Tipp, wenn man einen Geschirrspüler hat, dass man das Geschirr vorher abspült. Das ist ein idiotischer Tipp. Nee, eben nicht. Nein. Das ist doch Quatsch, genauso doch, Gläser abwaschen. Doch, Stefan, genau das ist es. Habe ich noch nicht erst gelesen bei Verbrauchertipps. Genau das. Und ich kenne auch Leute, die das so machen. Endlich haben wir mal ein kontroverses Thema. Ja, kannst ja gerne nachlesen. Bitte. Und vor allen Dingen mit Stefan. Ich würde jetzt einen Aufruf starten an euch da draußen. Sagt uns mal bitte, ob ihr euer Geschirr vor dem Weg in den Geschirrspüler abspült oder nicht. Und wie Vorspülen, Pro und Contra. Und wie sinnvoll ihr das haltet. Und wir, ich würde sagen, wir stimmen jetzt mit dem Applausbarometer ab. Ihr klatscht jetzt einfach zu Hause alle, wenn ihr dafür seid oder wenn ihr dagegen seid. Stefan, wir haben diese Tipps alle schon gehört, aber ich muss ja nicht alles Hand und Fuß haben. Nein, aber es ist halt auch kurios so in diesen Zeiten, dass diese Tipps alle wieder irgendwie kommen, obwohl man die schon mal, also eigentlich sollte man die ja verinnerlicht haben in der Regel, oder? Jetzt ganz interessantes, jetzt kommt was Interessantes. Das müsst ihr mir erklären. Bei der Geschirrspülmaschine das Eco-Programm einstellen, das dauert zwar länger, spart aber Strom. Das ist genau der Punkt. Es dauert länger und verbraucht weniger Strom. Spül das mit kaltem Wasser? Das ist eine gute Frage. Bei Waschmaschinen ist das ja wohl ähnlich. Das ist eine Rechenaufgabe, aber die können wir leider nicht lösen, weil wir nicht wissen, wie viel Energie denn tatsächlich gespart wird oder wie viel kälter das Wasser denn gegebenenfalls ist. Kann ich dir nicht sagen. Man denkt sich oft an, also das ist nämlich so ein Trade-off. Also wenn ich das Wasser jetzt nicht ganz so heiß mache, okay, dann brauche ich weniger Strom. Andererseits, wenn die Maschine länger läuft, dann verbraucht sie da hintenrum ja auch wieder mehr Strom. Weil, wie wir beim Geschirrspüler wissen, der funktioniert ja wie eine Waschmaschine. Das Geschirr dreht sich ja da drin. Und dann dreht es sich zeitlich länger. Genau, das ist wie eine Waschmaschine. Das Geschirr dreht sich da drin. Also dein Geschirrspüler möchte ich mal sehen. Da dreht sich kein Geschirr. Was erzählst du denn hier? Gut, wir kommen jetzt zu den Energiespartipps im Bad. Schön wegignoriert, kommen wir nur zu etwas völlig anderem. Und diese Energiespartipps, da merkt man, da ist dem Schreiber so ein bisschen die Lust vergangen oder das Publikum, das anvisierte, wird ein bisschen einfacher von der Denke her. Je wärmer das Wasser, desto mehr kostet es. So ist es. Ne, ist ein guter, kann man gut auswendig lernen. Das habe ich ja noch nie gehört. Ja. Hände also, mit kaltem Wasser waschen. Richtige Weisheit. Das lasse ich mir tätowieren. Heute. Duschen statt baden. So, wir sind gleich bei den Zwei-Wortsätzen angekommen. Naja. Ja, nicht so lange und nicht so heiß duschen. Also das kennen wir alles so. Mischhebel, ein bisschen mehr kaltes Wasser rein. 5 Minuten 36 Grad. Das ist schon völlig ausreichend. Ja, also wie gesagt, es geht dann noch weiter über Wasch. Ach, es gibt noch ganz viele Tipps. Guck mal, ich denke, jeder große Vermieter wird jetzt da eine Offensive gestartet haben, damit das Gejammer nachher nicht so groß ist. Zumindest können sie sagen, wir haben euch doch gesagt, wie ihr verhindern könnt, dass eure Betriebskosten so groß werden. Ja, wobei... Man sagt nicht groß, man sagt hoch, aber das nur... Genau, gut. Danke, Marc, du Klugscheißer. der Korrigierungs-Marc sozusagen. Nein, letztendlich hilft es aber auch nochmal, die Leute zu sensibilisieren und ich glaube, das ist das Wichtigste in diesen Zeiten und selbst wenn man nicht alles spart, ich weiß nicht. Anwendet, also ich habe ein Schreiben bekommen, es wird ja der Abschlag für die Betriebskosten, also für Wärme und so, wird der übernommen. Und in dem Schreiben meines Vermieters stand drin, dass der Abschlag, den der Staat übernimmt, abfedern wird, die Erhöhung, die ich jetzt haben werde. Das heißt, ganz flach gesagt, ich bezahle am Ende des Jahres genauso viel wie sonst auch, weil die für einen Monat den Abschlag übernehmen. Jetzt ist es aber so, die Erhöhung ist ja erst seit 2 Monaten. Das heißt, der Abschlag deckt quasi die Erhöhung von 2 Monaten ab. Also ein ganzer Monat, 2 Monate oder 3 Monate sind jetzt so viel teurer geworden, wie sonst ein Monat kostet. Habe ich das so halbwegs richtig verstanden? Im Zweifelsfall nicht. Ja. Ich bin sehr gespannt, was wir im nächsten Jahr zu unserer Betriebskostenabrechnung sagen werden. Meine Energiekostenrechnung habe ich noch gar nicht aufgemacht, meine Abrechnung fürs Jahr. Ich kann dir genau sagen, was ich zu meiner Betriebskostenabrechnung sagen werde. Ich werde sagen, schön, dass du da bist und jetzt verpiss dich wieder. Genau, das ist, glaube ich, ein schönes Schlusswort. Weil ich finde, wir haben jetzt schon so lange darüber gesprochen, wir haben ja auch noch ganz viele andere Themen. Und, ja, warte, dann noch einen letzten Tipp wenigstens, damit das zu Ende richtig rund wird. Der allerletzte Tipp, jetzt gut zuhören. Wenn ihr im Gefängnis sitzt, kann euch euer Arbeitgeber nicht kündigen. Bitteschön. So. Und esst keinen gelben Schnee. Ja, richtig. Alles gesagt, was man sagen muss. Sehr gut. Ihr werdet ein tolles Leben haben. Schalten Sie auch nächste Woche wieder ein. Ja. Verbrauchertipps beim verbraucherfreundlichsten Berlin-Podcast. Verbrechertipps beim meisten Berlin-Podcast. So sieht es nämlich aus. Ne? Ja, begrüße Sie ganz herzlich zu einer neuen Ausgabe von Biete Unterhaltung, Suche Zuhörer. Empfehlen Sie uns bitte weiter. Nicht gefunden. Nein. Ja, das ist ein Dauerangebot. Es sind ja noch 5 Tage bis Weihnachten. Was? Ja, was? Quasi. Nein, heute ist doch der 14.12., habe ich vorhin erzählt. Ja. Aber unsere Hörer hören ja, uns ja frühestens Aufnahmetag. 5 Tage vor Weihnachten. Und das ist auch gut so. Und das ist für uns die Chance, die einmalige Chance, mal kurz über Weihnachten zu reden, weil danach lohnt es sich ja nicht mehr. Da ist ja dann das neue Jahr. Und das ist natürlich dann auch unser letzter Podcast in 2022. Marc, wo ist das Geräusch? Welches Geräusch? Okay. Ja, genau. Meinst du das? War eigentlich, hm? Ja. Wie sieht es denn bei euch aus? Weihnachtstechnisch. Ja, super. Wart ihr auf dem Weihnachtsmarkt bisher? Weihnachtstechnisch. Ja. Also okay, du willst über Weihnachten reden. Also, dann werden wir jetzt alle 3 Unterthemen ausführlich besprechen. Ja. Nämlich erstens Eierpunsch, zweitens Glühwein und drittens Feuerzangenbowle. Oder aber ihr wollt noch den Bonus, dann gibt es noch Lumumba. Jetzt ist noch die Frage, ob mit Weinbrand, also ganz klassisch berlinerisch, oder ab mit Amaretto. Ich bin schon raus. Ich nehme zum. Womit möchtet ihr anfangen? Einmal zum Mitnehmen, bitte. Weihnachtspunsch. Weihnachtspunsch, was ist das denn schon wieder? Neumodischer Kram, braucht kein Mensch. Gestreckt dann auf dem Weihnachtsmarkt. Dann die Feuerzangenbowle. Nochmal der Hinweis: die Feuerzangenbowle von der UFA produziert. Heinz Rühmann. 1900. Hört euch die letzte Folge an, dann wisst ihr das ganz genau. Genau. Ja, also, Marc. Ja. Marc. Hast Weihnachtsmärkte besucht, ja, was? Oder wie? Ich war auf dem Breitscheidplatz, auf dem Weihnachtsmarkt tatsächlich und war, na sagen wir es mal so, einerseits, es war mitten in der Woche, es war tatsächlich Mittwoch und es war sogar noch nicht komplett dunkel, als wir ankamen. Lass mich nicht lügen, nee, war schon dunkel, ist auch egal. Er kann sich nicht auf jeden erinnern. Fall, es war mitten in der Woche, also von daher war es, Doch, es war nicht so voll. Und das war, ehrlich gesagt, ein bisschen charmant, dass man nicht so ein Gedränge hatte. Andererseits ist ja das Teil des Erlebnisses meistens, dass man das so toll findet, dass man sich da eben so durchschiebt und da so Schulter an Schulter steht und geht. Von daher fand ich es eigentlich ganz charmant. Die Stände an sich in altbekannter Manier bis auf eine prominente Ausnahme. Aha. Und zwar gibt es seit Jahr und Tag einen Stand für Feuerzangenbowle. Da steht außen dran Original Heinz Rühmann Feuerzangenbowle und dann geht man da rein und dann stand da immer ein älterer, hochgewachsener, schlaksiger Herr mit Zylinder, der einem dann diese Feuerzangenbowle dann direkt mit Zuckerhut, einem kleinen Mini-Zuckerhut und echtem Feuer dann zubereitete. So, und das war immer ein großes Hallo, auch touristisches Ereignis. Und das hat dieses Jahr nicht stattgefunden. Ich konnte auf die Schnelle nicht in Erfahrung bringen, ob die jetzt umgezogen sind, ob die wegen Corona ihr Geschäft jetzt zumachen mussten. Auf jeden Fall eine Berliner Institution ist möglicherweise zu unserer aller Entsetzen zu Grabe getragen worden. Mhm. Es gibt diesen Stand und diese wunderbare Feuerzangenbowle nicht mehr. Okay. Ansonsten war ich noch in Alt-Rudo, Alt-Bucco da unten. Das war ein bisschen sehr klein, also kleiner als üblich. Sagen wir es mal so, Tina hat mir erzählt, ich war damals irgendwie oft hier und das ist ja nur noch ein Schatten seiner selbst. Und damit erschöpfen sich meine Erfahrungen bezüglich Weihnachtsmärkte in diesem Jahr bislang. Und deswegen gebe ich ganz gerne weiter an unseren Außenkorrespondenten, an René. Ja, meine Erfahrung mit Weihnachtsmärkten lässt sich auch ganz knapp zusammenfassen. Nichts. Also ich war dieses Jahr noch auf keinem Weihnachtsmarkt und es ist auch nicht in Aussicht. Ich habe kürzlich erst berichtet bekommen, dass eine 4-köpfige Familie auf einem Weihnachtsmarkt für Getränke und Essen 80 Euro ausgibt. Da hatten sie aber viel Durst. Das ließ sich. Er ist einfach scheiße teuer geworden. Ja, das ließ sich auch irgendwie aufschlüsseln. Ich glaube, ein Essen 7 bis 10 Euro und so ein Punsch halt 5 bis 6 Euro. Ja. Naja. Ich lege mein Geld dann anders Pfand. An. Pfand. Man bezahlt wahnsinnig viel Geld für das Pfand. Und zwar, du kriegst deinen Glühwein, sagen wir mal, kriegst in so einem richtigen Glas und da wollen sie 5 Euro Pfand für haben. Ja. Ja, also wir waren zu viert, waren wir dort und ich sage, komm hier, mach mal irgendwie vier Glühwein und dann sagte sie 44 Euro noch was. Das ist ja, nee, vier, hallo? Nicht 40. Ist da ein Grundstück mit bei oder was? Genau. Was soll das denn jetzt? Ja, ja, ist schon eine ganz andere Welt, ne, mittlerweile. Nee, ich muss sagen, dass nächste Woche schon Weihnachten ist, ist ganz schön skurril, weil ich habe so jetzt die letzten Wochen, die sind so schnell vergangen und am Wochenende hatte ich eigentlich immer genug Beschäftigung, dass ich gar keine Zeit hatte, irgendwie auf den Weihnachtsmarkt zu gehen. Deswegen habe ich dieses Jahr noch keinen Weihnachtsmarkt von innen gesehen, sozusagen. Und werde ich wahrscheinlich auch nicht. Zu der Teuerungsgeschichte. Ich habe gelesen, dass, das ist wohl nicht nur eine Vermutung, sondern auch belegt, dass die derzeitige Inflation von manchen Unternehmen zur Gewinnsteigerung genutzt wird. Und das wohl vor allem im Bereich Lebensmittel, Einzelhandel und auch Bau und Landwirtschaft. Klingt skandalös. Skandalös. Wir werden der Sache nicht weiter auf den Grund gehen. Investigativ, genau. Nicht weiter ja, auf den Grund gehen. Das hatten wir ja doch in der Vergangenheit schon öfter. Ob das nun Corona, ob es der Krieg ist. Euro-Umstellung. Oder was auch immer. Es gibt immer Leute, die davon profitieren. Und so ist es bei der Inflation natürlich genau. Auch. Genau. Aber ich vertraue immer auf den sich, sagen wir so, auf die natürliche Auslese und sage mir, wenn es Leute gibt, die für einen Döner 9 Euro nehmen, dann wird sich das von alleine regulieren. Definitiv. Der Markt regelt das. Ja. Ach je, FDP-Parole. Naja, nein, wer glaubt, aber, wird selig. Ja, das ist tatsächlich eine liberale Einstellung, aber sie ist ja nicht falsch. Und der Liberalismus sagt, der Mensch, der einzelne Mensch bestimmt den Markt und nicht umgekehrt. Der Kommunismus wiederum sagt ja, der Markt bestimmt, was die Menschen zu tun haben. Ja, ist beides Blödsinn. Aber was ist denn die Alternative? Denn das reale Leben bewegt sich immer zwischen den Extremen. Ja. Es sind politische Konzepte. Also leben wir im liberalen Kommunismus. Die sind dann natürlich immer auf die Spitze formuliert. Und das ist immer an der Realität vorbei. Genau. Gut, also wie ihr merkt, wir sind auch schon so ein bisschen im Wahlfieber. Genau. Aber wir springen ganz schön genau. Doll gerade. Willkommen ne? Ja, sorry, bei den Wahlwiederholern. Nimm mal wieder die Zügel in die Hand, ja, damit wir ein bisschen Ordnung reinkommen. Ja, nein, wir können ja, weil wir gerade noch beim Thema Weihnachten sind, noch einen Tipp loswerden, der hier in unserem Backlog steht, nämlich Weihnachten im Tierpark. Aber das hat anscheinend auch keiner von euch bis jetzt gesehen. So wie das klang. Ich kenne Leute, die es gesehen haben. Durch Instagram kriegt man ja ein bisschen was mit, ne? Okay. Unfreiwillig. Und das Ganze, also es lohnt sich noch, weil es geht noch bis 15. Januar des neuen Jahres, Weihnachten im Tierpark und kann man sich für alle na toll, für alle Westberliner. Guck ich denn Tieren zu, wie sie Weihnachten richtig. Feiern, oder? Nee, wie sie das ist so eine Lichtershow, Lichtershow ist falsch schon beleuchtet, im Britzer Garten dieses Christmas Garden und the Christmas Garden falsch. Doch. Falsch. Nein, es ist nicht im Britzer Garten, es ist im Botanischen Garten. Sorry, siehst du, ich wieder mit meinen Geografiekenntnissen. Ja. Es ist natürlich im Botanischen Garten in Pankow und nein, richtig. Also Hilfe, Regie. Was ich damit sagen wollte, hol mich mal einer raus hier. Für die Ostberliner ist natürlich diese gartenbeleuchtete Gartengeschichte im Tierpark sehr schön. Für die West- und Südberliner ist der Botanische Garten zu empfehlen. Es müsste dieses Jahr da wieder auch sein, aber es kostet ordentlich was. Also ich war nämlich letztes Jahr da, es war sehr, sehr schön, aber auch sehr, sehr teuer. War auch schon mal da, sehr kalt, sehr schön, sehr teuer. Unbedingt empfehlen. 20 Euro, warte mal, ich habe die Preise hier. 22,50 Euro von Freitag bis Sonntag. Eieieiei. Genau. Da ist aber Pfand mit Oppenbrei. Da ist von 15 Jahren bis mit drei mit bei. Ja, also ich sehe ja auch gerade den Lageplan, also du kannst wirklich, der Tierpark ist ja ein schöner Landschaftspark und da kannst du wirklich bei dem schönen kalten Wetter einen schönen Spaziergang machen und das dann noch mitnehmen, also auf jeden Fall ein guter Tipp. Wir wollen ja mal bestimmte Tipps haben. Ja, absolut. Na? Geht dahin, wenn ihr euch das leisten könnt. Denke ich auch. Geht vielleicht vorher nicht am Weihnachtsmarkt vorbei. Ja, oder vielleicht noch einen Gutschein beides dafür an einem Tag, zu Weihnachten. Beides in einem Monat ist leider nicht drin. Ja. Naja. Ey, Stefan, du hast ja kein Problem. Guck mal, du gehst alleine. Du bezahlst deine 20 Euro. Na, ich habe jetzt mal abgerundet. Ich kann ja auch mit Freunden gehen. Eine Durchschnittsfamilie, bestehend aus 4 Leuten, bezahlt dann schon mal 80 Euro nur für einen Eintritt. Ja. Und dann haben die, dann haben natürlich die zwei Gören, die man dabei hat, auch noch Hunger und Durst. Und wie wir gelernt haben, kostet auf dem Weihnachtsmarkt. Die Blagen sollen froh sein, wenn sie überhaupt vor die Tür Hunger kommen. Hunger und Durst kostet für 4 Leute, haben wir ja gerade gelernt, 80 Euro. Dann sind wir schon bei 160 Euro. Ja. So. Da kaufe ich mir doch lieber eine Switch von, oder? Genau. Dann kannst du nämlich, brauchst du gar nicht hast mehr die Wohnung mehr von. Das ist doch viel besser. Ja. Na? Naja. Ich weiß nicht, was René uns damit sagen wollte, aber was wir euch auf jeden Fall sagen werden oder wollen, dass wir jetzt eine kurze Pause machen. Genau, und ja. Bevor wir in die Pause gehen, noch ein Tipp zum Abschluss. Bei 2 Kindern sollte immer Schluss sein. Warum? Aus finanziellen Gründen. Ach je, wer das eine will, muss das andere mögen. Und es ist einfach, die Rumvögelei ist einfach ein schönes Hobby. Gut, dann Stefan, entlass uns mal in die Pause. Genau. Ihr hört jetzt die Kontaktmöglichkeiten, schreibt uns, hört uns, gebt uns Feedback. Bis gleich. Der Podcast aus Berlin. Irgendwas ist doch immer. Du findest uns bei Instagram unter dem Account podcast.iedi. Schreib uns dort eine DM oder kommentiere unsere Beiträge. Unsere Website findest du unter berlin-podcast.de. Hier gibt es alle Shownotes und ein Feedback-Formular. Abonniere uns bei Spotify oder Apple Podcast. Wir freuen uns auf dein Feedback. Die Wahlwiederholung steht ja, an. Am 12. Februar. Der Termin steht fest. Wir haben ja jetzt gelernt, dass selbst die Stadtteile oder die Wahlbüros, die nicht betroffen waren, mitmachen müssen. Also ich werde eine Briefwahl machen, wenn sowas möglich ist. Mhm. Ja, ich auch. Ja, perfekt. Und weil das Anstehen und Warten stundenlang, wie beim letzten Mal, da hat man natürlich keinen Bock drauf, da ist man so ein bisschen geheilt. Von da. Jetzt wollte ich sagen, von daher weiß ich gar nicht, ob es nicht schon wieder überorganisiert ist, weil sehr, sehr viele Leute werden, soweit ich weiß, auf Briefwahl gerade die, umstellen. Die schlechte Erfahrung gemacht haben, ja. Das klingt sehr gut, weil ich nämlich am Überlegen bin, als Wahlhelfer aufzutreten. Mhm. Bist du ein bisschen zu spät dran? Nicht wegen, wie? Was? Ich kann mich nicht mehr bewerben. Ja, die haben schon über 50.000 Leute und die sind jetzt schon am Aussortieren, und zwar die Erstwähler, also die 18-Jährigen, die werden bevorzugt behandelt beim Suchen nach Wahlhelfern. Es ist durch die Vervierfachung des sogenannten Erfrischungsgeldes, also dieser Kostenpauschale, nee, wie heißt das, diese Entschädigungszahlung. Wir können offen über Geld reden, 240 Öcken. Ja. Ja. Genau, 240 Euro kriegt man dafür, und dann haben natürlich dann viel mehr Leute gesagt, oh ja, jetzt lohnt sich das nochmal, da werde ich gerne mal einen Tag für opfern oder anderthalb. Aber, und das waren jetzt eben so viele, da haben gesagt, oh, nee, dann können wir uns ja aussuchen, wen wir dann nehmen. Gut, da habe ich an dem Tag frei. Dann mache ich was anderes an dem Tag. Hat der Markt schon wieder geregelt. Genau. Einfach vervierfacht. Kannst du wählen gehen, René. Ja, werden die eigentlich gewählt, die Wahlhelfer? Nein. Also, um jetzt nochmal die Leute abzuholen, also es geht hier erstmal nur um die Wahl zum Abgeordnetenhaus und zur Bezirksverordnetenversammlung, weil nur diese wird zunächst am 12. Februar nachgeholt. Bei der letzten Wahl, René hat es schon angedeutet, gab es etwas Chaos. In manchen Wahllokalen waren die Wahlzettel alle. Bei manchen gab es so eine lange Schlange, dass nach 18 Uhr noch gewählt werden muss. Und das hat dann ein Gericht in der Gesamtheit als nicht zulässig erklärt. Und da die Häufung der Pannen zu viel waren, hat man gesagt, dann muss ganz Berlin nochmal wählen. Okay. Das zum Hintergrund. Damit, auch wenn jetzt das Mitmachding bei den Wahlhelfern dann gelaufen ist, der Termin ist immer noch aktuell. Also der liegt tatsächlich, das ist ja nicht so selbstverständlich hier in unserem Podcast, dieser Termin liegt in der Zukunft, am 12. Februar. Ich möchte noch einen Termin, bevor der dann abgelaufen ist, auch noch gern bekannt geben. Die Würfelpoker-WM findet am 30.12. statt, soweit ich gehört habe. Gibt es denn da Bedarf an Helfern, und wo muss man hin, wenn man zugucken will? Wird die online übertragen oder? Bei Twitch? Nein. Das findet nach wie vor im familiären Umfeld einer elitären Gruppe statt, die sich die Würfelverrückten nennt. Das Ganze findet statt unter Ausschluss der Öffentlichkeit in Schöneberg in der Neulendorfstraße. Und es ist diesmal auch keine offizielle Weltmeisterschaftsaustragung. Also es gibt kein Turnier, was für die Weltmeisterschaft irgendwie zählt, sondern es ist entweder ist es so ein Best of the Best oder aber es ist tatsächlich nur eine Trainingsrunde, wenn ihr so wollt. Also es besteht diesmal nicht die Möglichkeit, sich auf dem diesen Wanderpokal, dem Turnierbecher irgendwie einzutragen. Es ist dann nämlich so, dass ein übergroßer Würfelbecher wird dann gereicht und dort kann man dann sich namentlich drin verewigen, wenn man den Weltmeistertitel errungen hat. Ist es denn geplant? Stefan, du sahst so aus, als ob es da Fragen gibt. Ich habe einen großen Würfelbecher nachgeahmt. Ah, okay. Weil sie ja gesagt hat. Okay. Das ist, für die, die es nicht gesehen haben, es gab nichts zu sehen. Wie sieht das aus? Ist denn geplant, dass dieses Event in absehbarer Zeit mal öffentlich geht? Eine Webseite, eine ordentliche Tabelle, der große Ruhm. Live-Übertragung, Berichterstattung. Ein Tippspiel. So ein Pre-Fight-Treffen. Also, es gab mal. Wir haben damals gesagt, mein Gott, das Interesse an Würfelpoker, wie wir es praktizieren, das nimmt ja exponentiell zu. Wir müssen mal so langsam planen, ob wir nicht zumindest in den Sommermonaten mal ins Olympiastadion damit kommen. Aber das war nur eine der vielen Absichtsbekundungen unter Einnahme eines gerüttelten Maßes an geistigen Getränken. Sprich, es war einfach eine Bierlaune. Und wir sind jetzt wieder zurückgefahren auf ein erträgliches Maß. Wir spielen immer so mit 12 bis 18 Leuten. Und das ist momentan so ein Modus, der hat sich so eingepegelt. Möglicherweise auch geschuldet der Tatsache, dass wir jetzt alle so um die 50, 55 sind. Die meisten, die da mitmachen. Und Kontinuität ist in unserem Alter sehr wichtig. Das heißt nicht, dass die Waagschale nicht auch noch mal zur anderen Seite ausschlagen kann und dass wir dann einfach sagen, ach, wisst ihr was, wir machen jetzt noch mal einen richtig großen Rahmen und wir machen das richtig öffentlich und wir laden Leute dazu ein, die wir auch noch nie gesehen haben, also wirklich so ein öffentliches Turnier. Es ist durchaus möglich. Momentan machen wir es, wie gesagt, im kleinen familiären Rahmen, weil wir da ein Etablissement gefunden haben, was auch nicht so groß ist. Das heißt, da könnten wir gar nicht so viele Leute, bewirten lassen und wir hatten gar nicht genug Tische, dass man da spielen könnte. Aber in der Vergangenheit haben wir zum Beispiel gespielt im Schleusenkrug. Das ist ein großer Biergarten am Tiergarten gegenüber vom Zoo. Und da wäre es durchaus möglich, mal mit 30, 40 Leuten irgendwie zu spielen, wenn man da früh genug hinkommt. Was Marc damit sagen will, ist, dass am 30.12., am Tag, an dem die Boca-Würfel-Weltmeisterschaft stattfindet, dass Artemis wegen einer geschlossenen Veranstaltung nicht besuchbar ist. Ja, genau, das Artemis in der Neuenbachstraße. Ja. Oder nee, das also, Artemis. Ich wollte damit nur sagen, du fragst für einen Freund. Ich würde ehrenamtlich zur Verfügung stehen, zum Beispiel so bei diesem, wenn ihr gewogen werdet, ne, die werden die Gegner sich das erste Mal so sehen und bei der Dopingprobe würde ich gern mithelfen. Ich kann das Handtuch halten beim Wiegen. Ja, wir kommen gerne auf dich zurück. Danke. Definitiv. Auch marketingtechnisch würden wir da natürlich Unterstützungsarbeit leisten. Stefan hat ja im breiten Sport sehr viel Erfahrung. Hast du gerade Marketing gesagt? Marketing. Ja. Ich meine, da steckt doch schon Mark drin. Also die Nummer kriege ich alleine. Ah, verstehe. Aber ich kann vielleicht ein Plakat malen. Ein Plakat? Ein Plakat. Oh ja, malen, sehr gerne. Gut. Ein Plakat. Okay, dann haben wir das auch geklärt. Wunderbar. Wir drücken dir die Daumen mal auf jeden Fall. Und es klingt für mich so wie der Werdegang vom Dart. Irgendwann hast du eine Halle, wo Leute hinter dir sitzen und jubeln und wo Sport 1 überträgt. Ich werde sagen, ich kenne diesen Marc schon, als er als Böckel in diesem Podcast, wie hieß der nochmal? Würfelpoker. Das wird wie beim Dart. Da stehen dann 12 Leute hinter mir und rufen 180. Genau. Bloß weil ich mal eine Runde gewonnen habe. Richtig. Full House. Ja. Gut, sehr cool. Wir drücken dir auf jeden Fall die Daumen. Ne? Bist du denn auch ein Buhlmeister? Danke. Bist du so ein Titeljäger? Ja, klar. Ja. Nein. Also, Marc. Die werden mir hinterhergeworfen. Ihr beide seid ja die Weltmeister darin, wenn es darum geht, mir neue Titel irgendwie zuzuschustern. Genau. Und hier ist wieder unser, ich hoffe, nicht. Dass also wir dich der Therapeut in der nächsten, hat mich abgefunden, aber die 12 anderen. Ich hoffe, dass wir dich in der nächsten Podcast-Folge ankündigen können mit, und hier ist der Pokerwürfel-Weltmeister. Was für ein Zahnbrecher. Offizielle Würfel-Poker-Weltmeisterin, wenn schon, ja. Denn schon. Poker-Würfel-Weltmeisterin. Das habe ich ja schon mal ausgeführt, weil bei uns sind die Meister immer weiblich. Ja, sehr gut. Können sie machen, was sie wollen. Verstehe. Okay, so, ja. Dann lasst uns mal bitte den Sendeplan scannen, was wir jetzt heute wieder alles rauswerfen. Wir waren ja schon in der Zukunft. Vielleicht können wir noch 2, 3 Dinge des nächsten Jahres, die uns erwarten, mal aufzählen. Ich weiß gar nicht, ob ihr das warte alles mal ganz Kopf kurz. Habt. Also jetzt mal ganz kurz 5 Sekunden, ja? Intern. Okay. Ihr draußen hört mal kurz, was machen wir jetzt? Zukunft? Was ist mit Weihnachtsgeschenktipps? Ne, können wir dann direkt gleich bleiben. Also, genau, bleib drin, genau. Witze, bleiben drin. Genau. Ja. Und end oder weder. Und meinst du, schaffen wir noch? Ganz schön viel. Ja, sicher. Wir machen jetzt gleich sofort die Geschenktipps und dann kommt Ed oder Weder und dann ist gut. Ich finde es total cool, dass unsere Zuhörer so genügsam sind, dass sie sogar kein Problem damit haben, wenn wir uns während der Sendung kurz nochmal abstimmen und ganz agil den Sendeverlauf bestimmen. Ihr könnt aber jetzt anrufen. Das mal so, die kennen das gar nicht. Die hören ja nicht alle. Die hören ja nicht, wie wir uns prügeln und schlagen in die Themen. Schreibt eine Postkarte mit dem Thema, was wir jetzt die nächste halbe Stunde beschäftigen. Ihr wisst Bescheid. Stefan, du bist der Chef. Womit geht's jetzt weiter? Ich bin der Chef. Nee, jetzt ja. Marc jetzt ist der Chef. Oh, das hätte ich sagen dürfen. Marc spielt sich hier gerade als Chef. Gleich schaltet auf. Also er uns bitte ab. Die Zukunft. Stefan, du hast irgendwas mit Zukunft gesagt. Lass uns die Zukunft nicht mehr machen. Als sonst. Oder wollen wir die Zukunft verschieben? Das können wir auch noch im Januar machen. Da haben wir auch noch genug Zukunft. Können wir im Januar machen. Lass kein Problem. Lass uns die Zukunft verschieben. Also, ich wir weiß, Marc macht End oder Weder. Okay. Wir machen die Geschenke, die Weihnachtsgeschenke, End oder Weder. Haben wir es denn jetzt? Und dann Witze. Ja. So, ihr wisst, was euch erwartet. Na. So transparent ist kein anderer Podcast, muss man aber ganz ehrlich sagen. Die anderen Podcasts, da weiß man dann immer nicht, was man noch bekommt. Ne? Ja. Kein anderer Podcast ist so wie der Berlin-Podcast. Hätte man auch sagen können. Denn hier kriegt ihr die meiste Transparenz und die meisten End- oder Weders und die meisten Weihnachtsgeschenke gleich nach dem End- oder Weder-Blog. Ach, so rum willst du es machen? Ja. Nee, wie rum denn sonst? Nee. Na, erst die Geschenke. Genau. Dann machen wir die Geschenke. Ach, Leute, hört doch mal zu. Gut, alles klar. Da wird doch mal wir haben es jetzt. Ich glaube, wir haben es. Dann geht es jetzt ganz normal im Sendablauf weiter. Wir haben ein paar Geschenktipps für euch. Und zwar, die Aufgabe war, ausgefallene Geschenketipps zu finden. Und Marc legt los. Genau, da drehe ich jetzt die Runde zu dem Toaster-Thema, das wir vorhin hatten. Ja. Also, falls es tatsächlich jemanden gibt, der sich einen Toaster wünscht und er nicht wie Stefan irgendwie damit Brötchen warm machen will, sondern das wie normale Leute irgendwie mit dem Ofen macht, dann schenkt ihm einen sogenannten Tunneltoaster. Ich kannte sowas vorher auch nicht. Meine Tina hat sowas gekauft und es ist also ein Wunderwerk der Technik. Es ist tatsächlich ein Toaster, wo du den Toast auf einem Schlitten von der Seite einführst. Ah. Und es hat unglaublich viele Vorteile. Erstens, die Hitze wird nicht nach oben hin durch den Toast abgestrahlt. Ja, dadurch, dass sich das da eben in dem Gerät ein bisschen staut, braucht es vermeintlich weniger Energie, ist vielleicht schneller fertig. Auf jeden Fall, wenn da Brösel rauskommen aus dem zu toastenden Brotgut und artverwandten Katastrophen, die man dort reinstopft, dann tropft das oder fallen die Krümel eben auf diesen Schlitten rauf. Und man holt die Toasts dann auf diesem Schlitten da raus. Die sind da so eingeklemmt, dann zieht man die da raus und dann kann man mit einem Pinsel, kann man diesen Schlitten ganz einfach und sauber machen und der Toaster selber bleibt clean wie am ersten Tag. Mhm. Es ist fantastisch. Es ist wirklich ein Gerät, was nach oben hin geschlossen ist. Das ist wirklich wie so ein kleiner, schmaler Tunnel, wo du 2 Toastscheiben von der Seite reinschiebst. Hintereinander quasi. Kann ich nur empfehlen. Nicht parallel, sondern hintereinander. Ich muss gerade lachen, Marc, weil ich gerade danach gesucht habe und auf einen Artikel gestoßen bin. Und da ist ein Bild, wo ein total schwarzer Toast mit zu sehen ist. Und da steht drauf, bei Stufe 7 bekommt der Toast eine besonders dunkle Bräunung. Also, den würde ich nicht mehr essen, ehrlich gesagt. Also, aber sehr interessant. Der Tunneltoaster liegt preislich bei 50 bis 70 Euro. Nur zur Orientierung. Sieht interessant aus. Und es lohnt sich. Gut. Also, habe ich tatsächlich vorher noch nie gehört davon. Ein sehr, sehr guter Tipp. Siehst du? Ein sehr, sehr guter Tipp. Und ich bin gespannt auf, auf deine Langzeiterfahrung. Aber da kann ich noch einen draufsetzen. Ja. Es gibt, also wenn wir schon beim Thema Toaster sind, da gibt es auch so eine Toaster, wo nebenan, also im Prinzip ist es wie so ein Multifunktionsgerät. Du hast einmal Toast und daneben hast du wie so eine kleine Herdplatte, wo du dir früh dein Spiegelei oder Rührei mit drauf machen kannst. Sowas gibt es auch. Mhm. Okay, dann werfe ich auch noch ein technisches Gadgets, Gerät mit in den Raum. Die man nicht zu Hause hat wahrscheinlich. Und zwar eine Heißluftfritteuse. Aha. Frittieren ohne Öl. Hört sich erstmal interessant an, habe ich noch nicht weiter recherchiert. Vielleicht habt ihr Erfahrungen damit gemacht. Ja, kenne ich welche, die das ist haben. Ist nichts Neues. Ja, kenne ich auch. Aber ich habe auch noch keinen ausführlichen Erfahrungsbericht darüber gehört. Da müssten wir vielleicht mal recherchieren oder unsere Hörer da draußen einfach mal nochmal in die Spur schicken. Kann ich mir bei einigen Sachen als nicht praktikabel vorstellen. Also manche Sachen brauchen einfach ihr Fett. Nur, damit es nicht zu Missverständnissen kommt. Wir reden von einer Heißluftfritteuse, nicht von einer Heißluftfrisöse. Genau. Ja, gut. Gott, oh Gott. Stefan, Beschwerden bitte an René @ was soll der Scheiß.de. Ja. Stefan, dein Tipp, dein Geschenketipp. Mein Geschenketipp. Ja, aktuell ist es so, dass voll im Trend liegt ein, wo sind meine Notizen? Hier. Ein Sandbild. Kennt ihr Sandbilder? Ja, 90er Jahren, glaube ich, waren es gewesen. Die sind sehr vergänglich. Aber ist zurzeit diese Klappbilder, die voll man der Renner. Genau, die gibt es in verschiedenen Arten. Die man so umdreht und die dann so laufen, so ganz langsam runterlaufen. Eine Lavalampe, nur mit in flach. Nur mit Sand, genau. Und das Bild ist jedes Mal ein anderes. Ja, kenne ich. Ist ein schöner Hingucker und wenn man keine Geschenkidee hat, kann man das auf jeden Fall machen. Ich glaube aber, dass da gerade finanzieller der Retro-Faktor nochmal draufgeschlagen wird, weil soweit ich gesehen habe, sind die sehr preisintensiv und ich habe sie nicht so teuer in Erinnerung. Der ist halt ein Trend, der gerade wieder hochschwappt wahrscheinlich. Ja, ja, absolut. Wie hießen die Sandbilder? Sandbild oder Kippbild. Ah, Sandkippbild. Obwohl, nee, man kriegt das 13x18. Oh, das ist klein. 13x18 ist eine große Postkarte für 17 Euro. Ja. Gibt es auch in Rund. In Rund sieht das sehr schön aus. Dann legt man aber eben mal schon 30 bis 40 Euro auf den Tisch. Genau. Aber ist auf jeden Fall, guckt euch mal an, Sandbild, Google, Bildersuche. Richtig teuer wird es in 3D. Ja. Ja, Marc. Was auch immer du damit meinst. Ein Scherz. Und mit Geräuschen. So. Richtig. Mein Last-Minute-Geschenktipp ist ein Lichtbogenfeuerzeug. Bin ich darauf aufmerksam geworden im Mediamarkt, lag an der Kasse und ich musste warten, hat's in der Hand, dachte, was ist das? Hab auf den Knopf gedrückt und dachte, oh, ein Elektroschocker in winzig, in Zippo-Style und hab dann mal recherchiert und hat sich herausgestellt, das ist eine Feuerzeugart. Und dieses Feuerzeug, und das ist das Tolle, lässt sich über USB aufladen, was sehr geil ist, also für Kerzen. Ich habe selber eins im Einsatz und zwar kann ich da empfehlen die Variante mit Schwanenhals. Da kommt man nämlich wunderbar dann auch an, ihr kennt das Problem, eine Kerze anmachen, wo man irgendwo tief reingreifen muss, ist immer mit Schmerzen verbunden oder eben mit Streichhölzern, die dann mal schnell auch aufgrund des blöden Winkels ungünstig teuer werden. Und dieses Lichtbogenfeuerzeug ist im Prinzip, das hat vorne wie so ein, das sieht wirklich aus wie ein Taser und da springt ein Funken über und der ist halt dauerhaft da. 7 Sekunden lang im Schnitt leuchtet das und dann kann man damit den Docht entzünden. Ja, ich werde euch erzählen, ob das auch für Silvester geeignet ist, zum Raketen und zum Wunderkerzen anzünden, aber für Kerzen top. 10 bis 15 Euro. Absolute Empfehlung. Das sollte eigentlich in jedem Fall funktionieren. Nur der Vollständigkeit halber, es funktioniert eben komplett elektrisch. Ja. Komplett ohne das Benzin, was du ins Zippo-Feuerzeug packst und ohne das Gas, was du in ein handelsübliches mechanisches Feuerzeug packst. Egal, ob mit Piezo-Element oder mit Feuerstein. Und ich habe es seit ungefähr einem Monat und habe es jetzt schon 2-mal, glaube ich, aufladen müssen. Also es ist jetzt auch nicht so, dass es irgendwie einen ganzen Monat hält, wenn man da regelmäßig Kerzen mit anmacht. Aber ich denke, es ist eine sparsame Alternative zu einem Gas- oder benzinbetriebenen Feuerzeug. Ich glaube, es ist nachhaltig. Mhm. Ja, auch voll im Trend. Möglich. Auf jeden Fall. Auch wieder eine Rechenaufgabe. Ja, interessant, interessant. Machen wir noch eine Runde? Ja, sehr gern. Also, auch jetzt beginne ich wieder mit, falls ihr jemanden habt, der sich tatsächlich Socken wünscht, einfach weil, also gerade zur Weihnachtszeit schenkt man ja denn vielleicht irgendwie auch dicke Socken. Stefan hält gerade welche in die Kamera. Die habe ich vom Volleyball. Ich weiß nicht, ob er sie gerade zu Weihnachten ausgezogen hat oder. Ah ja. Stefan bekommt Socken zu Weihnachten. Die waren gefüllt mit Süßigkeiten. Das ist auch eine schöne Idee. Okay, okay. Ja, die Socken habe ich auch sehr gerne. Na, jedenfalls, wenn ihr warme Socken verschenken wollt, dann empfehle ich unbedingt welche mit Alpaka. Haben. Die armen Tiere. Alpaka sind, sie sind so Tiere, ganz genau. Keine Sorge, Haare schneiden tut nicht weh, ja. Stefan. Stimmt. Ja, also es ist eben keine Schurwolle drin, sondern da ist eben Alpaka-Wolle irgendwie mit drin verarbeitet. Und es hat für Leute mit empfindlichen Füßen hat es einen signifikanten Vorteil, wenn Tierhaar mit verarbeitet ist, in den Socken, im Idealfall sogar noch im Futter des Schuhs, weil das ist das Zeug, was die Wärme hält und was dafür sorgt, dass die Feuchtigkeit, die sich im Fuß vielleicht irgendwie bilden kann, wenn man schwitzige Füße hat, dass das dann eben nicht kalt wird. Alpaka-Socken, Und mein Tipp Nummer 2. Dann möchte ich da mal gleich mit meinem Tipp anschließen, weil das ganz gut passt. Und zwar, ich bin in eine Situation gekommen, dass mir sehr kalt an den Ohren war. Und die Lösung, wenn einem kalt an den Ohren ist, Socken. Socken. Das macht Stefan, der zieht sich dann Socken über die Ohren. Das sieht mir zu blöd aus, deswegen mache ich das nämlich nicht. Mir sieht aber auch zu blöd aus, mit Ohrenschützern rumzulaufen. Die gute alte Schapka, die hat ausgedient, die würde ich auch nicht nehmen. Ich habe also nach einer Lösung gesucht, die sehr modular ist, die nicht viel Platz wegnimmt. Ich glaube, Marc als Radfahrer hat dieses von hinten, diesen Ohrenschützer von hinten, der relativ flach anliegt. Gute Variante. Ich wollte es noch eine Nummer kleiner haben und habe sogenannte Earbags schon im letzten Jahr entdeckt. Mir dieses Jahr mal welche zugelegt. Ich sehe, Stefan googelt wahrscheinlich fleißig, was Earbags sind. Es sind Ohrenschützer, du hast nur die Ohrenteile, die sind sehr flach und die kannst du dir übers Ohr stülpen. Das ist jetzt so ein Tipp, dem ich nicht die volle Punktzahl von 5 Sternen geben würde, sondern wahrscheinlich eher so 3,5 bis vielleicht 4 Sternen. Und ich hatte ja gesagt, ich wollte an Marc anknüpfen. Tipp Nummer 1 ist, wenn ihr euch das holt, das gibt's in Vlies relativ günstig für 9 bis 10 Euro. Aber wenn man es mit Alpaka-Wolle hat, nein, mit Alpaka-Wolle gibt es nicht, aber es gibt sie in dick mit, ich weiß nicht, ob das ein Wollenimitat ist, das wärmt dann schon ein bisschen mehr, also da lohnt sich's dann vielleicht nicht unbedingt zu sparen, weil wenn das nur aus Vlies ist, dann kommt da ja die Kälte trotzdem durch, aber es hält halt so unangenehme Winde auf, dafür ist es ganz gut. Und es ist, glaube ich, nicht für jedes Ohr geeignet, weil der Mechanismus ist so, das ist so ein gebogenes Plastikgerüst mit einem Stoffüberzug und dann ploppt man das so auf, macht sich das Ohr, macht sich das Loch über über die Ohren und dann klickt man es ein, dass es dann quasi so ein bisschen von selbst hält. Ich weiß nicht, ob es geeignet ist für Leute mit angewachsenen Ohrläppchen. Ihr wisst, es gibt Menschen, die haben kein hängendes Ohrläppchen, sondern die haben kein Ohrläppchen, was ich mir nicht vorstellen kann, was sich die Natur dabei gedacht hat. Weil dann fehlt natürlich auch ein bisschen Haltefläche. Aber selbst wenn man ein normales Ohr hat mit Ohrläppchen und großer Ohrmuschel, wie nennt man das? Segelohren halt, dann ist das trotzdem nicht so wirklich fest. Also ich würde es nicht ohne Mütze drüber ziehen, anziehen oder wenn man sich doll bewegt, weil ich glaube, es hält nicht so 100%. Aber unter der Mütze ist es eine schöne Erweiterung. Und witzig ist, du musst dich natürlich für eine Größe entscheiden. Finde ich toll. Die Größe, ja, das ist so ein Thema. Die Hersteller schreiben ganz pauschal, Größe M passt den meisten Leuten. Wenn du ein genormtes Ohr hast. Es ist schwierig. Ich habe Größe L genommen. Ich habe sehr große Ohren. Ich wurde als Kind oft gehänselt. Nein, also ich habe relativ normale Ohren. Die sind nämlich irgendwann nicht mehr weitergewachsen. Der Rest des Kopfes schon. Ich würde auch sagen, man könnte mit normalen Ohren ein M durchaus probieren. Ist leider ein Artikel, den es wahrscheinlich nicht im Laden gibt. Ich finde den Tipp toll. Einfach mal ausprobieren. Für einen Zehner kann man es ausprobieren. Und ansonsten. Ja, also im Zweifelsfall geht man auf www.earbags, zusammengeschrieben.com. Aha. Sie haben auch eine deutschsprachige Website. Ist möglicherweise, also ich sehe gerade hier, also ich habe jetzt spontan hier Sport-Earbags aufgezogen und da kostet irgendwie ein paar 17,95 Euro. Aber ihr habt auf jeden Fall mal eine Anlaufstelle. Die haben auch noch verschiedene andere Modelle. Und ich finde das eine tolle Idee. Ja. Denke ich, werde ich mal ausprobieren. Kann man mal verschenken. Gibt es natürlich auch überall im Netz, wo man was kaufen kann. Und was ich noch sagen wollte, wenn ich sowas einer Freundin schenken würde, würde ich natürlich die kleinste Größe kaufen und sagen, du hast doch so kleine süße Ohren, deswegen habe ich dir die kleine Größe gekauft. Oder du schenkst dir die kleinen und sagst dann, das waren die größten, die sie hatten. Sehr gut. Stefan, du bist ein Womanizer, wie er im Buche steht. Pass auf, deswegen wird, und zwar im Strafgesetzbuch. Deswegen kommt Stefans Tipp jetzt von Eis.de. Bitte? Nein. Ich habe jetzt noch einen Techniktipp und auch ein sehr guter. Weil, wenn ihr mal wieder einen USB-Stick verschenken wollt, das ist ja immer eine gute Geschenkidee für einen, der einen Computer hat oder ein Smartphone, dann habe ich den Tipp, nehmt einen USB 3 Memory-Stick, der den normalen USB-Anschluss hat und USB-C, also beide Varianten, dann kannst du das nämlich auch für dein Smartphone nutzen, das ist echt praktisch. Und gleichzeitig für einen PC, der noch keinen USB-C hat. Und für einen Mac. Ja, Mac geht auch. Ja, im Prinzip ist es gut gemeint. Also ihr solltet darauf achten, dass es USB 3.2 ist. Sprich, das Schnellste. Also, da ist immer drauf gedruckt, zumindest bei den nicht ganz so preiswerten USB-Sticks ist drauf gedruckt, was sie für eine maximale Übertragungsgeschwindigkeit haben. Und diese Geschwindigkeit ist definitiv durch nichts zu ersetzen. Ich will damit nur sagen, das ist viel wichtiger als der USB-C-Anschluss, weil dafür gibt es irgendwie Adapterkabel, die kosten auch bloß ein Apfel und ein Ei, das ist dann nicht so schlimm. Ja, aber es soll ja was Besonderes sein und wir haben ja nach Gadgets gesucht und sowas hat, glaube ich, nicht jeder. Also schön. Ja. Also USB-C. Dann finde ich den Tipp toll. USB-C ist, muss man jetzt schon sagen, eigentlich heutzutage sollte es langsam Standard sein. Es wird ja Standard, ne? Es sollen ja, alle Geräte ab Ende 2024. Ja, das ist wie VHS-Kassetten damals beim Video. Das Dämlichste setzt sich durch. Es dauert halt. USB-C also. Ist eine schöne Geschichte, das ist schnell etc., aber der Anschluss selber ist einfach Quatsch. Keine stimmt. Investition in Weil die Zukunft. Vielen Dank, Stefan, für diesen tollen Tipp. Ja. Aha, ich werde wieder weg ignoriert. Du machst alle Geschenke hier, Mari. Das geht nicht. So ist Marc. Penner seid Marc. Ihr, dämliche Weihnachtspenner. Tipp Nummer 3. Ich habe ja auch nicht dein Geschenk Nummer 3. Selbstverständlich gesagt, Kinokarten und nicht einfach. Entschuldigung, ich bin dir ins Wort. Nein, alles gut. Hattest du noch einen Monolog, den du ausführen wolltest? Mach jetzt. Du sollst dein Mikrofon nicht ausmachen, wenn du einen Monolog. Aber wir waren noch fertig, oder? War es nicht die dritte Nein. Runde? Dritte Runde? Nee. Nein, René hatte gerade gesagt, ich solle meinen dritten Tipp. Und wenn ich das sage, dann meine ich das auch so. Oh Gott. Und dann möchte ich nicht, Stefan. Dass du mir, mir da widersprichst, weil das meine Autorität gegenüber Marc untergräbt. Seine Autorität. Wo ist er nie eigentlich? Und gegenüber Marc. So. Okay, machen wir es kurz. Mein dritter Tipp ist definitiv ein filmgebundener Kinogutschein. Nicht diese universellen Dinger. Hier komm, hast den Kinogutschein, kannst hingehen, wann du willst, mit wem du willst, kannst Popcorn essen, was du willst und wie viel du willst. Nein. Wenn es nach mir ginge, einen filmgebundenen Kinogutschein für den gerade eben erschienenen Film Avatar, in Klammern 2, The Way of Water. In 3D. James Cameron hat es mit diesem Meisterwerk geschafft, ein weiteres Mal geschafft, nach Avatar, dem ersten Teil, Aufbruch nach Pandora hieß der, hat das geschafft, irgendwie das Kino nochmal zu revolutionieren. Avatar 1 gilt als Meilenstein gerade in der 3D-Technologie und das hat dann mit dem neuen Kinofilm, der jetzt in den Kinos kommt, man mag über die Story sagen, was man will, ist vielleicht alles ein bisschen dünne und vielleicht ein bisschen actionlastig, ich habe den Film noch nicht gesehen, keine Ahnung, werde ich aber demnächst. Aber wenn man sich für die Technik da so ein bisschen interessiert Und wenn man wirklich mal ein tolles 3D-Erlebnis im Kino haben will oder ihr jemanden kennt, der sich dafür begeistern kann, dann bitte einen Kinogutschein speziell für diesen Film. Es ist der beste 3D-Kinofilm, den man heutzutage gucken kann. Dazu zwei Dinge. Ding Nummer eins, ich finde den Tipp richtig super, zu sagen, es ist ein filmgebundener Gutschein. Finde ich das mal was Neues. Das klingt nicht so langweilig. Tipp Nummer zwei, bevor ihr euch Avatar 2 anschaut, guckt euch online den Trailer an. So. Oder den ersten Teil. Nein, den Trailer vom zweiten Teil. Guckt euch den Trailer bitte in 3D im Kino an, bevor ihr einen anderen billigen 3D-Film guckt. Aber eine Frage genau, guckt noch. Guckt euch vorher einen billigen 3D-Film an. Und eine Frage mag dazu. Diese filmgebundenen Gutscheine, die bastelst du selber, ne? Die gibt's ja nicht zu kaufen oder kann man die im Kino erwerben? Nee, das ist eine mir spontan gekommene Idee. Würde ich dann selber basteln. Ist generell eine gute Idee. Mache ich auch gern so Gutscheine verschenken mit einem persönlicher Event. Ne? Also ich habe jetzt einem K-Pop-Fan, einem mir sehr nahestehenden K-Pop-Fan, habe ich zum Beispiel einen K-Pop-Shopping-Gutschein verschafft. Und das Event war eben dann zusammen in Berlin in einen K-Pop oder einen K-Pop-Shop zu gehen. Und das ist ein schönes Event. Und danach da ins Artemis. Da, genau. Kann man gleich sagen, kreative Ideen sind schlagen auch jedes Lichtbogenfeuerzeug, jeden Tunneltoaster. So ist es. Aber Stefan hat ja noch einen heißen Tipp und ich habe ja dann auch noch einen. Na, also ich habe eigentlich nur so einen Klassiker zu Weihnachten. Natürlich fürs neue Jahr braucht jeder einen neuen Kalender und da kann man ja auch kreativ sein. Je nachdem, was derjenige für ein Hobby hat. Ja, Marc zieht ein Gesicht, aber ich hab jedes Kalender, Jahr. Kalender, was ist das? Ich hab ein Handy. So ist es ja nicht. Zu dem Kalender, Stefan, habe ich heute gerade ein interessantes Thema gehabt. Und zwar lag bei uns im Büro ein Kalender auf dem Tisch, den jemand tatsächlich zum Schrottwichteln besorgt hat. Ein Kalender mit leicht bekleideten Damen, die einen Karpfen. Geil! Die einen Karpfen in den Arm hielten oder irgendwie. Ach, das, ja. Okay. 12 Monate Frau mit Karpfen. Also leicht bekleidete Frau mit Karpfen. Na, Frau mit Waffen ausverkauft oder was? Der Karpfen war mit seinem Schuppenkleid bekleideter als die Dame. Ja. Und jetzt hängt er bei dir im Büro. Nein, ich bin nicht der Empfänger dieses Schrottwichtelgeschenks. Okay. Gut. Habe ich nur gehört. Stefan, das war dein Tipp? Ja. Ihr Lumpen. Gut, dann mein letzter Tipp. Und zwar Gepäck oder Zubehörstücke, die das sogenannte Molle-System haben oder im Englischen Molly. Und zwar ihr kennt sicherlich die Militärrucksäcke, die diese Streifen haben. Ne? Und man denkt aber, diese Streifen sind Deko, aber in Wirklichkeit handelt es sich dabei um ein System, an dem man weitere Taschen befestigen kann, die, wenn man es richtig macht, bombenfest sind. Und von diesen Zusatztaschen gibt es halt unendlich viele Varianten, Größen, Arten, weiß der Teufel was. Und so ist man in der Lage, sich seinen eigenen Rucksack quasi den Bedürfnissen entsprechend zusammenzustellen. Fand ich eine super Sache. Kann ich euch empfehlen. All you can schlepp. Molly. Gibt es übrigens für die Freaks unter euch, da kann man sich auch Westen kaufen. Man sieht es oft beim Militär. Und dann könnt ihr euch an die Weste Taschen ranmachen, wie ihr lustig seid. Oder es gibt auch für Autos Überhänger, dass man dann quasi den am Fahrersitz oder Beifahrersitz an der Rückseite diese Maschen hat und da eben Taschensystem nach ganz eigenen Vorstellungen sich bauen kann. Es gibt sämtliche Karabinerhaken und Riemen dafür, also da ist alles möglich. Was nicht alle gibt. Guckt euch eine Militärdoku an und schaut euch mal die Klamotten ganz genau an, dann werdet ihr dieses Molly-System sehen und vielleicht auch bald freiwillig euch bei den deutschen Streitkräften zur Molly-Safari treffen. Ich kann das alles unterschreiben, bis auf die Geschichte. Ach, nee, das stimmt eigentlich auch nicht. Aber auf jeden Fall, das guck an. Ich rate davon ab, Militärdokus zu gucken. Gut, guckt keine Militärdokus. Guckt euch ein paar Molly-Taschen an. Kauft euch in Schwarz, da fallen sie nicht so auf. Genau. Gut, das war mein Tipp. Ich denke, damit haben wir die Weihnachtstipps durch. Ja. Wir sind ja auch schon 20 Minuten drüber, aber der Stefan, der schneidet ja mal so großzügig. Deswegen haben wir noch genug Zeit für Na, ich glaube, wir sind schon ziemlich fortgeschritten, oder? Heute die XXL-Sendung, die letzte Sendung im Jahr, die darf auch gern mal 1,5 Stunden lang sein. Herr Stefan, du trauerst gerade dem Fußballspiel hinterher, ne? Du hast gedacht, du siehst wenigstens noch die letzten 20 Minuten. Das ist ja nichts Tolles. Wie steht's denn eigentlich aktuell? Weiß ich nicht. Ach komm. Werde ich dann schon erfahren. Bist du sauer, wenn ich dir das jetzt verrate, wie der aktuelle Spielstand ist? Nö. Frankreich 1, Marokko 0. Ja, ist doch gut. Nach wie vielen Minuten? Naja, seit 20 Uhr läuft das Spiel. Ja, noch. Dann ist ja gleich vorbei. 10, 20 Stunden noch. Ja, Marokko. War eine schöne Zeit mit euch. Genau. Naja, also. Für die Spannung wäre es jetzt toll, wenn Marokko noch ein Tor schösse, dass wir dann in die Verlängerung gehen könnten und dann vielleicht noch ein nervenaufreibendes Elfmeterschießen. Das wäre doch toll. Siehst du, ich habe das neulich gehabt, ich war beim Eisbärenspiel. Die Eisbären haben gegen Ingolstadt gespielt. Ja. Ich glaube Ingolstadt, ja, Panthers. 4-3. Panthers. Und auf jeden Fall war es 1000. Spiel von Hörtler. Dem, richtig. Keine Ahnung, Frank Hördler. Und das Spiel war Gleichstand nach drei Halbzeiten. Richtig. Also nee, nach drei Dritteln. Drei Halbzeiten, ja, genau. Richtig. Nach drei Dritteln Gleichstand. Das heißt, es gab Overtime und in der Overtime ist nichts passiert und dann gab es auch noch Penalty-Schießen. Ja. Somit habe ich das volle Programm bekommen. Ja, aber leider hat Ingolstadt gewonnen. Aber wie, 4-3. Für die Eisbären sieht es im Moment nicht so gut aus. Das läuft überhaupt nicht da. Die Füchse hingegen, Handball sollen wohl besser dastehen, habe ich heute erfahren von einem Handball-Experten. Ja. Wir können halt im Moment nur Handball. Können wir Fußball? Ich weiß nicht, können wir Volleyball? Hätten wir Hannes mal fragen können. Genau, ja, BR-Volleys sind beste doch gut. Grüße an Kuschi und Hannes von Zu breit für Sessel. Genau. Juhu. Gut, wenn wir schon bei Sport sind, mal Witzsport machen. So. Ja, klar. Okay, das heißt also, der entweder oder weder fliegt für heute raus. Ja, das fliegt heute raus. Warte, ich mach kurz die Auswertung. Wir werten die Anrufe mal eben aus. Ja, ent oder weder fällt raus. Gut. Danke die für Anrufer euer Feedback. Die Anrufer sagen Witzbattle. Dann kommen wir jetzt zum Witzbattle. Ja. Folge 101. Okay. Ganz kurz. Ich habe letztes Mal habe ich gesagt, ich habe hier den letzten Trophyspruch des Tages. Ach so, ich habe jetzt aber noch ein paar neue gefunden. Doch noch. Und das dauert ja zum Glück nicht lange. Deswegen an dieser Stelle, die folgende Rubrik ist unbedingt mit Humor zu nehmen und soll keine Verherrlichung oder Verharmlosung von Drogen sein. Nichtsdestoweniger folgt jetzt der Trophyspruch des Tages. Und diesmal lautet er: Spieglein, Spieglein auf dem Tisch. Ich bemühte, mach mich frisch. Ja. Bist du Bescheid? Ja, Märchenzeit, ne? Den Disclaimer bitte, Marc. Was, nochmal? Den Disclaimer. Ja, René hört halt nicht zu. Hab ich doch vorher. Hat der gab's schon vorher? Okay, ja. Gut. Haben jetzt so über die Pointe gefreut. Wie immer. Gut, nee, dann ist wunderbar. Dann können wir jetzt mit den ganz normalen Witzen wahrscheinlich muss Witzen René frisch weitermachen. Gemacht. Ich war kurz eingenickt. Ich entschuldige mich. Okay. Dann kommen wir jetzt, wie versprochen, zum Witzbattle. Witzbattle. Und ohne lange Vorreden ist der Marc dran. Runde 1. Ah, ja, okay. Im Zug zieht ein Mann seinen Schuh aus und stellt, oh, mein Fuß ist eingeschlafen. Sein Gegenüber meint nur, also dem Geruch nach ist er schon vor einiger Zeit gestorben. Klassiker. Na, mein Sohn, wer bringt denn an Weihnachten die Geschenke? Amazon. Nein. Richtig. Ich meine den dicken Mann mit dem Bart. Achso, der Postbote. Ach so, der Postbote. Ja, ich finde, wir müssen mal die Reihenfolge ändern, weil René nimmt mir immer meine Witze weg. Das ist nicht gut. Ne? Da habe ich auch noch einen zu Weihnachten. Die Oma zur Enkelin: Du darfst dir zu Weihnachten von mir ein schönes Buch wünschen. Super, Omi, dann wünsche ich mir dein Sparbuch. Cleveres Kind. Also, wenn das kein Klassiker ist. Ich bin dran. Runde 2. Komme gerade nach Hause und stelle fest, die Küche sieht ja aus wie Sau. Hab erstmal das Licht ausgemacht. Jetzt geht's. Das ist übrigens auch ein sehr guter Stromgespart. Und auch ein Energiespartipp. Okay, so mein Sohn, ich muss es dir jetzt einfach erzählen, du bist alt genug. Der Weihnachtsmann und der Osterhase, Das bin immer ich gewesen. Ja, Papa, weiß ich doch längst. Nur der Storch, das war Onkel Werner. Merkel hat dieselbe Witzseite. ja, also. Bei Stefan wird's dünn. Pass auf, Chuck Norris feiert kein Weihnachten. Weihnachten feiert Chuck Norris. Ja, siehst du, die. Natürlich. Du hast mir keinen Witz weggenommen, weil die Blöden haben ihn nämlich rausgelassen. Sehr nett heute wieder, der René. Und so, Marc. Drei. Okay, okay, ein letzter. Drei Männer fliegen mit einem Flugzeug. Soll ja vorkommen. Der eine wirft einen Apfel zum Fenster raus. Also ist vielleicht nicht so realistisch, aber egal. Aber der eine wirft einen Apfel zum Fenster raus, der zweite eine Bananenschale und der dritte eine Bombe. Auf der Straße läuft eine Frau an einem weinenden Kind vorbei und fragt, warum weinst du denn? Da sagt das Kindchen, aua, mir ist ein Apfel auf den Kopf gefallen. Die Frau geht weiter und kommt zu einem weiteren weinenden Kind. Ja, warum weinst du? Ich bin auf einer Bananenschale ausgerutscht. Ein paar Meter weiter kommt die Frau schließlich zu einem lachenden Kind und fragt verwundert, warum lachst du denn jetzt? Ich habe ihn fahren lassen und hinter mir hat es doch glatt das ganze Haus zerrissen. Okay, sagt ein Mann zu seiner Frau, du, was wünschst du dir zu Weihnachten? Die Frau, die Scheidung. Und er, na, so viel wollte ich eigentlich nicht ausgeben. Genau. Abgemacht ist abgemacht. Klaus, 42, Chiro. Du hast aber Themensprünge drin. Ich muss schon sagen, ja. Wo bleibt denn da der rote Faden? So, Marc, weiter geht's. So. Was? Du willst noch einen Bonus werden? Ja, absolut. Na okay, wie wär's? Der hier ist ein Triggerwarnung, Triggerwarnung. Hier kommt ein komischer Witz. Bonusrunde. Hast du jetzt eine feste Freundin? Nee, immer noch die Wabblige. Sehr gut. Boah. Ich liebe diesen Witz. So, Achtung, Triggerwarnung. Triggerwarnung wird jetzt mega, mega flach. Sagt der Lehrer, wer von euch kann einen Satz mit Weihnachtsfest bilden? Darauf einer der Schüler. Hier, ich. Der Elch hält sein Geweihnachtsfest. Shit, nochmal. Der Elch hält sein Geweihnachtsfest. So. Also, nochmal. Der Elch hält sein Geweihnachtsfest. Genau. Stefan schüttelt den Kopf. Was geht denn da? Ich habe zwei von Otto irgendwie da gerade im Kopf. Irgendwas mit Lenin. Mal. Ah, wie ging der? Shit. Ein Otto. Das kann jetzt übrigens dauern, liebe Hörer. Ja, der hat auch so eine und mit Boulevard. Genau, Boulevard. Dem Bauern wird beim Melken klar, dass die Kuh ein Boulevard. Geht ja auch so in die Richtung. Hauptsache, der Eimer ist voll. Ja. Jetzt haben wir einen Witz draus gemacht. Das ist definitiv ein Witz geworden, ja. Okay, pass auf. Ich habe auch noch einen, der ist auch ein bisschen flach. Wenn, Triggerwarnung. Wenn Informatiker Streit miteinander haben, dann ist Ärger vorprogrammiert. Ja, sehr gut. Und damit beenden wir am besten. Nein, den Lenin-Witz. Ich versuche ihn mal zusammenzukriegen. Opa ist voll bis an den Rand, ja. Lenin einfach an die Wand. Ist Opa wieder voll bis zum Rand, Lenin einfach an die Wand. Genau so ging er, richtig. Ja, genau. Der ist von Otto. Genau. Und so, Frage an euch. Wenn, stell dir vor, ihr wärt Wissenschaftler und ihr macht euch ein Brötchen. Ist das Brötchen dann wissenschaftlich belegt? Ja. Oh Gott. Ich werde heute Nacht ob dieser dämlichen Witze nicht schlafen können. Apropos das gutes ist ja so Stichwort. Wie, was für eine Vorlage, Marc. Egal wie gut du schläfst, ja. Albert schläft wie ein Stein. Oh Gott. Ich bin raus. Taxi. Der ist ja mit Taxi. Gewalt hingebogen. Ja. Alexa, mach mir eine Stulle. Das war eine gute Vorlage. So, ich würde sagen. Den hatten wir lange nicht. Ja. Den finde ich immer wieder toll. Hat noch jemand ein Zitat des Tages oder eine Weisheit des Tages? Selbstverständlich. Selbstverständlich haben wir noch eine rausgesucht und die lautet heute: belegt naja, sagen wir es mal. Dieses Zitat wird zugeordnet Frank Stefani oder Stefani. Frank lautet: Stefani. Kaum macht man es richtig, schon funktioniert. Kennst du, wa? Das ist mal ein Tipp. Ja. Kaum macht man es richtig, funktioniert. Sehr gut. Mega. Finde ich gut. Mega. Finde ich gut. Ich schreibe mir nicht viel auf, aber den schreibe ich mir auf. Hast du die erste Notiz für heute? Kaum oder? Macht man's richtig. Gut. Okay, während René noch schreibt, kann ich ja schon mal sagen, in der nächsten Folge gibt es Vögel-News mit René, eine neue Rubrik. Da geht es wirklich um Tipps gibt's da. Nicht, ja, Tipps und um Vögel. Rund um Vögel. Also auf jeden Fall lohnt es wieder einzuschalten. So, die Latte hängt hoch, würde ich mal sagen. Wir moderieren uns hier wieder um Kopf und Kragen. Ja. Okay. Man möge es uns nachsehen. Es ist kurz vor Weihnachten und hey, endlich mal hier ein bisschen Spaß dabei. Ja. Und deswegen bleibt uns nur noch euch ein schönes Weihnachtsfest zu wünschen. René genau. Und Marc ebenfalls. Und ja, auch schon dran. Kommt gut ins neue Jahr, erholt euch ein bisschen und dann sehen wir uns zur 102. Folge in 2023 wieder. Genau. In zwei Wochen. Lasst krachen. Rutsch hier drüber, wir sehen uns auf der anderen Seite. Und ich verabschiede mich mit dem höchst weihnachtlichen Spruch. Wann gibt's denn die Geschenke, ey? Ja. Weil der Weihnachtsmann in schon fünf da? Tagen. Also, tschüss. Bis denn. Tschüss. Und hier sind die Outtakes. Also meine Aufnahme läuft. Boah, hab ich eine geile Stimme. Physik, dritte Klasse. Ein Telefon erzeugt Störwellen, die das Mikrofon beeinflussen. So eine hinterweltliche Technik, ey. Im 21. Jahrhundert, und ich muss mir mein Telefon, weiß ich nicht, muss ich in eine Schachtel tun, wo in Bleischachtel oder so. Ach, eine Geschichte habe ich, keine neuen Witze, aber ich sehe gerade, ich habe noch ein paar in einer Retorte. 6 Stück, alles klar. Er hat die Witze vergessen. Na, brauche ich nicht. Ich habe da letztes Mal schon genug. Zu viel Witze vergessen. Ja. Der kleine Marc. Kaum haben wir die 100. Folge überstanden, lässt er hier so ein Laissez-faire irgendwie einläuten irgendwie. Vergisst der feine Herr spricht Französisch. Ja, bin gerade in der Bredouille. Ah, Frankreich, schön. Ach ja, Stefan, ich habe ja jetzt erst mitgekriegt, wir gucken gar kein Fußball, sondern... Ja, ich habe es ja versucht, durch die Blume heute nochmal zu sagen. Wer früher kann, bitte melden. Das hat sich keiner gemeldet. Deswegen, wenn ich kurz mal rausrenne und Tor schreie, dann nicht übel. Das haben wir gekonnt ignoriert. Außerdem gewinne ich mein eigenes Tippspiel. Das ist eigentlich blöd, ja. Ja, Marc ist ja ziemlich am Ablosen gerade. Nee, du bist da auch ziemlich in der Nähe von Marc. Und Marc tippt nicht mal. Genau, das ist der Unterschied zwischen euch. Dann fangen wir los, würde ich sagen. Dann mache ich hier mein Dings auf. Folge 101, alles klar. Gutes Gelingen, Jungs. Es ist arschkalt. Es ist arschkalt. Timeout kommt von René. Ganz kurz an die Regie mal bitte die Uhr starten. Ah, eine gute Idee. Wenn wir ja schon so eine technische Einrichtung haben. Ich entschuldige die kleine technische Unterbrechung, aber wir üben doch. Ja. Jetzt schneide ich die sogar raus. Bei der 101. Folge kann man ja wohl noch lange nicht erwarten, dass wir die Sache hier im Griff haben. So, da sind wir wieder. Nein, wir sind nicht wieder da. Wir müssen hier den, das Google Meet müssen wir doch neu starten. Das schmeißt uns doch gleich raus. Einer, der aufpasst. Okay, dann, was muss ich machen? Einfach dranbleiben. Kriegen wir einen neuen Link geschickt? Ihr kriegt den Code angesagt jetzt gleich. Ach, er wird's mich ver- Sehr gut. Nichts ist, Stefan. Ich fordere bessere Arbeitsbedingungen. Ich möchte einen Link geschickt haben. Oh, jetzt hör doch mal auf zu jammern, ey. Zieh dir einen Rock an, Alter. Oh, gibt's ja wohl schon nicht. Weißt du, was du damit sagst, wenn du jemanden damit beleidigst? Ich denke, das ist ja Frauendiskriminierung, oder? Ja. Okay, ich schneide dich raus. Nee, das ist eine total schwule Äußerung von dir. Natürlich. Oh Gott, hoffentlich gibt es Menschen, voila. Die Spaß verstehen. Ja. Ich nehme dich nicht. Also, ich muss ja noch Teilnahme erwecken. Hui. Perfekt. Ja. So, Stefan, fürs Protokoll, das ist jetzt nicht für dich, Stefan, sondern für den Stefan, der das schneidet. Aha. Wir nehmen den letzten Take von dir mit meinem und Marc seinen letzten Take, der kam. Ja, ist mir schon bitte klar. Bitte ordentlich aufeinanderlegen, dann Musik einspielen an der richtigen Stelle, dass da, wo Marcs Stimme runtergeht, der anfängt. Musik, der Trailer so hoch geht und so ja. Richtig reinklopst, dass die Leute voll weggepfeffert werden. Mach ruhig so, dass es auf den Ohren wehtut, weil dann kommt unsere Stimme, dann, wenn es losgeht, sanft darüber. So, pass auf, ihr könnt jetzt erstmal schön eure Aufnahme stoppen. Ach, stimmt. Ja. Exportieren, rüberschicken ja. Und dann hören wir auf zu telefonieren. Jawohl, Chef. Stopp. So, 3, 2, 1, stopp. Tschüss. Stopp.